Ich habe den Eindruck, dass wirklich eine Einladung da ist und einige heute Nachmittag hier wirklich in eine neue Zeit ihres Lebens einzutreten. Und es war so, dass bis zum heutigen Tag letztendlich war viel Chaos und Durcheinander vielleicht in mancher Hinsicht, oder du hattest dieses Gefühl irgendwie, du weißt nicht genau, wo geht's weiter für dich oder wie ist es. Es war irgendwie Durcheinander, auch in deinen Gedanken. Nicht unbedingt nur im Äußeren, muss nicht im Äußeren sein, aber so innerlich. Und ich empfinde einfach wirklich, Gott hat eine Tür geöffnet jetzt, an diesem Wochenende im Geist, eine Tür in einen neuen Raum. Eine Tür in eine neue Dimension des Geistes. Für dich. Eine Tür in eine Dimension der Klarheit. Eine Tür in eine Dimension der Leichtigkeit. Eine Tür in eine Dimension, wo du weißt, wo du zu Hause bist und wo es lang geht für dich. Und diese Dimension kommt aus dem Geist, die kommt aus der Herrlichkeit heraus. Aber damit du eintreten kannst in diese Dimension, ist es wichtig. Und deswegen bin ich jetzt gerade hier hochgekommen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass du ganz bewusst die Tür zumachst zu dem Alten. Dass du ganz bewusst sagst, ich schließe diese Tür meiner Vergangenheit. Dass du ganz bewusst loslässt von dem Alten. Dass du ganz bewusst, ich sag's, okay, alles, was mir jetzt noch anhaftet, alles, was da jetzt noch ist, ich nehme es nicht mit in das Neue, weil das Neue kann sich nur in dem Maß durchsetzen in deinem Leben, wie du das Alte loslässt und wie du das Alte hinter dir lässt. Halleluja. Und ich empfinde wirklich diese Einladung des Geistes, du musst es nicht machen, aber du kannst es machen gerade jetzt. Du kannst es machen gerade jetzt, dass du wirklich ganz bewusst sagst, okay, ich mache diesen Schnitt und ich vertraue dem Herrn. Und ich vertraue seinem Geist. Und weißt du, du weißt nicht, wie das Neue aussieht. Das ist das Spannende dran. Das ist da, wo der Faktor Glauben ins Spiel kommt. Ja? Du weißt nicht, wie das Neue aussieht. Aber im Vertrauen auf Gott lässt du das Alte los. Die Seele will manchmal am Alten festhalten, weil sie sagt, naja, war ja auch nicht schlecht oder wie auch immer. Aber Gott lädt dich wirklich ein, das Alte hinter dir zu lassen und wirklich zu sagen, okay, ich mache die Tür zu und Herr, hier bin ich. Ich bin bereit für das Neue, das du tun wirst. Amen. Wer ist da dabei? Wer möchte diese Gelegenheit ergreifen? Okay, dann streck dich einfach gerade jetzt aus. Ich möchte einfach mit dir beten und du kannst es mir einfach laut nachsprechen. Ich spreche es einfach vor und wir sagen einfach zusammen, Vater, in dem Namen Jesus, danken wir dir für das Portal, das du geöffnet hast, für jeden von uns in eine neue Dimension, in einen neuen Raum. Und Herr, wir danken dir für das Vergangene, für das Gute und das Komische und das, was wir verstanden haben und das, was wir nicht verstanden haben. Wir danken dir dafür. Aber gerade jetzt machen wir diesen Schritt im Glauben und wir treten bewusst heraus aus dem Alten und hinein im Glauben in den Raum des Neuen, das du für uns hast. Okay, tritt mal gerade rein, ganz bewusst, tritt mal rein. So, und dann Achtung, noch ein zweiter Schritt ist wichtig. Jetzt bist du reingetreten. Aber jetzt musst du noch die Tür zumachen hinter dir. Okay? Ist wichtig. Jetzt machst du die Tür hinter dir zu und sagst so. In Jesu Namen, sprich mir einfach nach, sag in Jesu Namen, schließe ich die Tür zu dem Alten, zum vergangenen Raum. Und ich sage jetzt, nie mehr zurück. Tür geschlossen. In Jesu Namen. Halleluja. Yes. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Woohoo. Halleluja. Halleluja. Amen. Land, das vor mir liegt. Ich bin voll in dem Neuen. Ich bin voll in dem Neuen. Ich bin voll in dem Neuen. Land, das vor mir liegt. Oh, oh, oh, oh. Da fließen Milch und Honig, Milch und Honig im Überfluss. Oh,

Testament gibt es eine Stelle, da heißt es, da hat Gott gesagt, wenn ich nur einen Mann oder einen Menschen finde, der in den Riss tritt, um für sein Land Fürbitte zu tun, dann werde ich nicht kommen, um das Land zu zerstören. Und Gott kommt nicht mehr, um das Land zu zerstören. Aber er sucht seine Söhne und seine Töchter, die in den Riss treten für ihre Länder. Und die sagen, Herr, deine Herrlichkeit erfüllt mein Land und nichts anderes und nichts anderes und nichts anderes außer deiner Herrlichkeit. In Sprachen wirklich über seinem Land singen. Sing deinem Land zu. Sing deinem Land zu, voller Liebe. Vom Herzen Gottes. Sobala Geist der Fürbitte, der landen möchte im Raum. Und zwar ein Geist der Fürbitte für die Nationen, für deine Nation, für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz. Das ist ein Geist der Fürbitte, der in dir landen möchte. Oder wirklich in den Riss tritt. Und ich habe gerade so gesehen, wir sind vorher reingegangen in diese neue Dimension. Aber ich habe gerade so gesehen, wie wenn Gott uns einlädt, wirklich durch diesen Geist der Fürbitte, wirklich unsere ganzen Nationen in diese neue Dimension mit hineinzunehmen, im Geist, sodass wirklich ein Schalter rumgelegt wird, im Geist, über Deutschland, über Österreich, Schweiz, Frankreich, Dänemark, England, Kroatien, Albanien, in Jesu Namen. Aber erheb deine Stimme, wenn du merkst, mit dieser Geist der Fürbitte. Weißt du, er kommt, er will auf dir landen. Halleluja. Ein Geist der Fürbitte für die Nationen. Oh, Geh noch weiter. Ich habe den Eindruck, dass manche da sind und es ist so, dass du wie dein Land aufgegeben hast. Aber Gott sagt dir heute Nachmittag, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich für dein Land. Dass du für dein Land in den Ritz trittst, dass du für Leinland betest, dass du dich neu mit Liebe füllen lässt. Für dein Land. Bist du dabei? Herr, lass uns neu mit deiner Liebe für unsere Länder füllen. Und wir verfluchen nicht unsere Länder, sondern wir sprechen Liebe. Auferstehung. Auferstehungskraft. Die Herrlichkeit Gottes in unsere Länder. Alten Testament gibt es dieses Wort Gottes, wo Gott spricht und sagt, kann eine Nation an einem einzigen Tag geboren werden? Und die Antwort lautet ja. Ja, Gott kann an einem einzigen Tag einen Schalter rumlegen im Geist und alles ist verändert in deiner Nation. Alles ist verändert in deinem Land. Die Menschen denken anders. Die Menschen beten anders. Die Menschen haben einen anderen Zug. Die Menschen gehen in andere Richtung. Die Menschen drehen sich wieder neu Gott zu. In einem Moment. In einem Moment. In einem Moment. In einem Moment. Und plötzlich. Und plötzlich geschah vom Himmel ein Brausen. Und plötzlich. Und plötzlich kam der Heilige Geist. Und plötzlich wehte der Wind des Geistes. Und plötzlich war da. Und plötzlich füllte er das Land. Und plötzlich. Nachmittag. Und wie Joshua gestern schon vorgelesen hat, Jesaja 6, wo es heißt am Ende, wer wird für uns gehen, wen soll ich senden? Und Jesaja antwortet und sagt, der Herr, hier bin ich, sende mich. So empfinde ich, dass heute Nachmittag wirklich Gott fragt, wen kann ich senden als Fürbitter für seine Nation? Und ich empfinde, wenn du einfach diesen Ruf spürst, wirklich ein Fürbitter vielleicht wieder ganz neu zu sein, wo du vielleicht müde geworden bist, wie Irina sagte, oder wo du vielleicht noch nie diesen Ruf wirklich gespürt hast, wo du dachtest, okay, ich tue Fürbitte für meine Familie und für meine Freunde, aber nicht für meine Nation, das ist mir zu groß oder das interessiert mich nicht oder wie auch immer, aber du spürst diesen Ruf, wirklich in den Riss zu treten für deine Nation, das bedeutet Fürbitte, wirklich in den Riss zu treten, dann glaube ich, dass der Heilige Geist heute wirklich mit seinem Feuer auf dich kommen möchte, so wie er auf Jesaja gekommen ist mit der feurigen Kohle und ich füllen möchte mit seinem Feuer. Und wenn du diesen Ruf spürst, einfach gerade jetzt, komm einfach ganz schnell nach vorne, möchte einfach ganz kurz die Hand auflegen, weil da ist dieser Geist der Fürbitte. Oh, da ist Feuer! Nation. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, oh. Oh, vielleicht dachtest du, du hast eine prophetische Berufung. Er sagt dir, Propheten sind in erster Linie Fürbitter. Es beginnt mit der Fürbitte. Halleluja. Oh, es beginnt mit dem Geist der Fürbitte. Oh, Fire, Fire, Fire. Fire, Fire, Fire. Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire. Oh, Fire. Oh, Jesus. Oh, Halleluja. Stellt euch einfach so dicht, dass keiner mehr umfahren kann. Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire. Oh, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire für deine Nation. Fire. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Jesus. Fire. Yes, Lord. Oh, Fire. Oh, Fire. Halleluja, Halleluja. Oh, der Geist des Feuers. Oh, Jesus, der Geist des Feuers, oh, der Geist des Feuers für deine Nation, Halleluja, der Geist des Feuers, oh, Fire, oh, Jesus, oh, Jesus, Halleluja, oh, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, more Lord, oh, durchdringe sie, oh, durchdringe sie. Oh, durchdringe sie mit deinem Feuer. Oh, durchdringe sie mit deinem Feuer. Oh, durchdringe sie mit deinem Feuer. Streck dich aus. Das ist das Feuer Gottes. Oh, das ist das Feuer Gottes. Also das ist das Herz Gottes. Das Herz Gottes, das Fürbitte tut. Also lauf hier diesen ganzen Gang hinunter. Ich komme nicht durch. Das geht nicht. Aber der Heilige Geist kommt durch. Also streckt einfach eure Hände aus. Hier den Gang runter. Und ich setze das Feuer Gottes den ganzen Gang runter frei. In Jesu Namen. Halleluja. Da den Gang nach unten, den Gang hier nach unten. In Jesu Namen, streckt eure Hände aus. Streckt eure Hände aus, als das Feuer Gottes das Feld. In Jesu Namen, das Feuer Gottes für eure Nation. In Jesu Namen, du weißt, welches deine Nation ist. Und ich sage jetzt, Feuer! Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Wir danken dir, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr, dass ein Feuer brennt in unserer Nation. Von jetzt an brennt ein Feuer in unserer Nation. Spätestens von jetzt an, weil jetzt brennt es in dir. Jetzt brennt es in dir. Der Geist der Fürbitte. Und du wirst laufen und nicht müde werden. Du wirst rennen und nicht ermatten. Halleluja. Du wirst nicht locker lassen, sondern du wirst einmal im Geist der Liebe und des Glaubens deine Nation vor den Thron Gottes bringen. Und du wirst sehen, wie sich das Schicksal deiner Nation wendet. Oh! In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Ja, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Er ist es, der es macht. Halleluja, Jesus, du bist wirklich der Herr der Heerscharen, Herr. Oh, und du hast eine Heerschar im Himmel und du hast eine Heerschar hier auf der Erde. Joels Armee, die Heerschar Gottes hier auf der Erde, der Überrest derer, die heiß geblieben sind, Herr, derer, deren Liebe nicht erkaltet ist, Herr. Derer, die sich nicht haben erbittern lassen, die nicht Anstoß genommen haben, sondern die ihr Herz reingehalten haben, Herr. Oh, du hast diese Heerschar hier auf der Erde. Und du formierst sie in dieser Zeit. Und du formierst sie in dieser Zeit. Und jeder nimmt seinen Platz ein. Und wie es heißt in Joel 2, keiner stößt den anderen, sondern sie brechen alle durch. Oh, sie ziehen alle auf ihre Bahn und sie brechen durch. Oh, sie erstürmen die Stadt des Feindes, sie schleifen die Festungen. Oh, sie nehmen Satan unter ihre Füße, weil der in ihnen, er hat gesiegt. Deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, deinen Namen groß, Halleluja. Schließ deine Augen und schau auf Jesus. Er ist der Herr der Hirscharen. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Das Lamm, das geblutet hat. Dessen Todeswunde geheilt wurde, der auferstanden ist, auferstanden aus den Toten. Und der jetzt sitzt zur Rechten Gottes in ewiger Herrlichkeit, in himmlischer Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja, Jesus. Er hat gesiegt. Er hat's vollbracht. Wir brauchen nur hineinsteigen in das, was er bereits getan hat. Und er seine göttliche Leichtigkeit, die kommt. Die Leichtigkeit. Du brauchst nicht mehr Angst haben, dass du keine Kraft haben könntest. Du brauchst dir keine Gedanken mehr machen, wie mache ich das? Habe ich die Power dafür? Nein, weißt du, Gott sagt, du hast jederzeit freien Zugang zu jeder Kraft. Wirkung, die du brauchst. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Sein Joch ist leicht, seine Last ist sanft. Glaub nie was anderes. Jesus hat es gesagt. Glaub nichts anderes. Es mag sich mal anders anfühlen, aber glaub nichts anderes. Glaub nichts anderes. Glaub nichts anderes. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, da ist eine himmlische Leichtigkeit in der Herrlichkeit. Da ist eine himmlische Leichtigkeit in der Herrlichkeit. Da ist eine himmlische Leichtigkeit in der Herrlichkeit. Und dann darfst du einen Platz suchen. Hallelujah. Danke, Jesus. Genau, such dir einen Platz. Halleluja. Preist den Herrn. Habt ihr alle einen Platz? Wer hat noch keinen Platz? Haben alle einen Platz, okay. Halleluja. Weißt du, der Heilige Geist ist da. Amen. Der Heilige Geist ist gekommen. Sag mal, der Heilige Geist ist gekommen. Weißt du, nicht erst an diesem Wochenende. Sondern der Heilige Geist ist gekommen vor 2000 Jahren. Amen. Weißt du, das Gebet, Heiliger Geist, komm, ist eigentlich ein falsches Gebet. Das war das Gebet vor Pfingsten. Vor Pfingsten musstest du beten, Heiliger Geist, komm. Aber jetzt leben wir nach Pfingsten. Wo ist der Heilige Geist jetzt? Hier auf der Erde. Er ist gekommen. Amen. Was hat Jesus gesagt? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, dann werdet ihr Kraft empfangen. Wann wurde diese Aussage erfüllt? Wann ist er gekommen? Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und plötzlich. Amen. Und plötzlich war er da. Weißt du, wir müssen eins verstehen als Leib Christi. Wir müssen Gott nicht mehr vom Himmel runterholen. Amen. Wir müssen Gott nicht mehr von weit weg oben im Himmel runterholen, dass er hier zu uns auf die Erde kommt. Wir müssen ihn auch nicht runterziehen, weil er irgendwie eine Tendenz hat, nicht runterkommen zu wollen. Amen. So an Seilen. Ja. Das heißt im Wort Gottes, er hat uns mit Seilen der Liebe gezogen, nicht wir ziehen ihn mit Seilen der Liebe. Ja. Sondern er ist gekommen. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 20, das war noch bevor er gekommen ist, da war Jesus ja noch da. Und Jesus prophezeit seinen Jüngern, was auf sie zukommen würde. Das war vor dem Kreuz und vor dem Kommen des Heiligen Geistes. Und er sagt in Vers 20, Johannes 16, Vers 20, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein. Er spricht, bis zu diesem Zeitpunkt spricht er vom Kreuz. Amen. Von dem, was sie erlebten, als Jesus am Kreuz hing. Das war der schlimmste Schlag, den sie jemals in ihrem Leben erlebt hatten für die Jünger. Als sie Jesus am Kreuz hängen sahen, da war das Schlimmste, was sie jemals in ihrem Leben gesehen hatten. Nicht nur, weil es schlimm ist, jemanden zu sehen, der am Kreuz hängt, sondern weil das ihr Meister war, in dem sie alle Hoffnung gesetzt hatten und von dem sie glaubten, dass er Israel erlösen würde. Und da hing er am Kreuz. Und Jesus hat gesagt, ja genau, ihr werdet Traurigkeit haben. Die Welt wird sich freuen, aber ihr werdet traurig sein. Und jetzt kommt's, jetzt geht's nämlich weiter, da ist noch nicht zu Ende. Das war das Kreuz. Und dann sagt er, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Amen. Sag mal zur Freude. Und dann sagt er weiter, und jetzt können wir gleich nahtlos an dem Thema anknüpfen, was Janet heute Morgen hatte. Nur ein bisschen anderer Zusammenhang jetzt. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Also mit anderen Worten, hier spricht er noch nicht von Geburt in der Herrlichkeit. Das war noch vor der Herrlichkeit. Ja? Amen. Da war es noch so, dass die Frau Schmerzen, Traurigkeit hatte, wenn sie zur Geburt kam. Und dann heißt es eben, die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Amen. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Er spricht nicht von seiner Wiederkunft am jüngsten Tag, sondern er spricht im ganzen Kapitel 16 Johannes, spricht er vom Heiligen Geist, vom Kommen des Heiligen Geistes. Das heißt, er spricht vom Wiedersehen im Geist. Er sagt, ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Mit anderen Worten, das heißt so viel wie, wenn der Heilige Geist erst einmal zur Geburt gekommen ist hier auf der Erde, wenn er erst mal gekommen ist, dann geht er nicht mehr weg. Amen. Dann geht er nicht mehr weg. Weil ihr werdet Freude haben, wenn er kommt, und eure Freude wird nicht mehr von euch genommen werden. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist gekommen vor 2000 Jahren, um zu bleiben. Amen. Er ist gekommen und er ist da und er wird so lange da sein, solange es diese Erde gibt. Jetzt sagst du, ja, aber warum sieht man da noch so wenig vergleichsweise in der Welt vom Heiligen Geist? Ganz einfach. Du musst dich positionieren für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist da. Aber Menschen müssen sich positionieren. Der Heilige Geist vergewaltigt niemand. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ja? Das heißt, er vergewaltigt niemand. Er kommt nicht einfach irgendwo und sagt, boom, hier bin ich und du hast keine Chance. Okay, es gibt ein paar krasse Storys, ja, so Paulus, als er ihn vom Pferd geworfen hat und so. Das sind schon so ein paar krasse Geschichten. Ja. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, wenn du es liest, aber ich glaube trotzdem, Paulus hätte die Möglichkeit gehabt, auch diese Berufung abzulehnen. Er hätte sich auch da noch wehren können. Ich kenne Leute, die hatten starke Begegnungen mit Gott und trotzdem sind sie weggekommen wieder von Jesus. Warum? Ich verstehe es auch nicht. Amen. Aber ich verstehe es insofern, als Gott uns eine freie Entscheidung gegeben hat. Amen. Gott hat jedem Menschen eine freie Entscheidung gegeben, wie er sich positioniert. Amen. Und der Heilige Geist ist da. Weißt du, er ist da. Auch an diesem Wochenende, er ist spürbar da, weil wir zusammenkommen. Immer wenn wir zusammenkommen in diesem Glauben, dann ist er umso spürbarer da. Aber ich sag dir, er kann sogar noch mehr da sein, wenn wir uns noch stärker, noch klarer für ihn positionieren. Der Heilige Geist ist immer in dem Maße da, wie du dich für ihn positionierst. In anderen Worten, wie du dich ihm öffnest, wie du dich bereit machst dafür, dass er dir begegnen kann. Also es liegt nicht an ihm. Deswegen weißt du, du musst Gott nicht überzeugen, dass er seinen Heiligen Geist schickt. Auch nicht durch 20 Jahre, noch 20 Jahre Gebet, Heiliger Geist, komm auf unser Land. Du kannst Gott nicht den Arm umdrehen und vor allen Dingen, je länger du es betest, umso lauter hörst du die Stimme Gottes, die dir das sagt, ja, habe ich das schon gemacht, ist das schon erledigt? Wann ergreifst du es endlich? Wann gehst du hinein? Seit 2000 Jahren ist es da. Aber weißt du, der Schlüssel ist, wir müssen dem Heiligen Geist begegnen auf der Ebene, auf der er ist. Und welche Ebene ist es? Welche Ebene ist die Ebene des Heiligen Geistes? Jetzt habe ich es leicht gemacht. Amen. Ja, es heißt ja nicht die heilige Seele, der heilige Mensch oder irgend sowas, sondern es heißt der Heilige Geist. Gott ist Geist, sagt Jesus schon, und die ihn anbeten, müssen ihn wie anbeten? Im Fleisch, in der Seele, in ihrem Verstand? Nein, im Geist und in der Wahrheit. Im Geist. Da beginnt alles. Weißt du, die entscheidende Frage ist in dieser Zeit, findet Gott ein Volk, findet Gott einen Überrest? Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört an dem Wochenende, das Wort Überrest. Findet Gott einen Überrest, der kühn genug ist, ihm auf seiner Ebene zu begegnen? Also auf der Ebene des Geistes. Jetzt sagst du, ja, ist doch klar, das ist immer die Ebene des Geistes. Wenn wir Lieder singen, ist die Ebene des Geistes. Also, nein, ganz so einfach ist es nicht. Die Ebene des Geistes ist eben nicht die Ebene der Seele. Was ist die Seele? Die Seele ist Verstand, Wille, Gefühl. Amen. Dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl. Du begegnest dem Heiligen Geist nicht auf der Ebene deines Gefühls. Manche Menschen verstehen Glauben falsch. Sie denken, Glauben ist einfach eine ganz wilde Entschiedenheit. Und ja, und ich glaube es, dass durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Verstehst? Und sie denken, weil sie so viel Gefühl und so viel Wille und so viel Power da reinlegen, ist es Glauben. Nein, Glaube ist auf der Ebene des Geistes. Glaube ist eine geistliche Kraft. Glaube ist eine geistliche Dimension. Was notwendig ist, ist der Quantensprung vom seelischen Leben in das geistliche Leben. Ich glaube, die Gemeinde Jesu muss einen Quantensprung machen vom seelischen Leben in das geistliche Leben. Sie muss einen Quantensprung machen vom geleitet werden von ihrem Verstand, ihrem Gefühl, von dem, was man so meint, von dem, was man so will, hinein in diesen Glaubenssprung des Vertrauens auf den Geist. Was heißt es? Vertrauen auf den Geist heißt erstmal loslassen vom Natürlichen. Schau, ein starker Vers dazu habe ich hier, Galater 5, Vers 24, da heißt es, die aber dem Christus Jesus angehören. Also angehören heißt, ist hier gemeint im Sinne von wirklich mit ihm verschmolzen sein, zu ihm gehören. Ja? Wenn jemand dem Christus anhängt, heißt es im 1. Korinther 6, dann ist er ein Geist mit ihm. Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, es gibt da eine Dimension der Verbindung im Geist, die diese Einheit ausdrückt, von der hier die Rede ist. Ja? Dieses, die aber dem Christus angehören. Das heißt, die mit ihm eins geworden sind in seinem Geist. Mit anderen Worten, die auf der Ebene des Geistes Gott von Geist zu Geist begegnen. Möchtest du so jemand sein? Okay, was ist mit denen? Schauen wir es uns an. Die aber dem Christus Jesus angehören, jetzt kommt der entscheidende Schlüssel, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Jetzt wird es ganz still. Diejenigen, die dem Christus Jesus angehören, also wesensmäßig angehören, real angehören, die nicht nur irgendwie auf dem Papier eine Kirchenmitgliedschaft haben oder mal sich in ihrem Kalender eingetragen haben vor 20 Jahren am 5. Mai und so. Gestern Joshua hat erzählt, am 11. Mai 1986 hat er sein Leben Jesus übergeben und es steht in deinem Kalender drin und seither hat sich aber nicht viel getan in deinem Leben, aber es steht in deinem Kalender drin. Das ist nicht dieses Angehören, von dem hier die Rede ist. Es ist nicht irgendwie eine Mitgliedschaft, es ist nicht irgendwas auf dem Papier, sondern die dem Christus Jesus angehören, heißt die wesensmäßig mit ihm verschmolzen sind, die eins geworden sind mit ihm. Und von ihnen sagt das Wort Gottes, sie haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was heißt das jetzt schon wieder? Gekreuzigt. Man könnte es auch so sagen, sie haben ihren Verstand niedergeworfen vor Gott. Sie haben einfach gesagt, Herr, mein Verstand mag gut und schön sein für manche Dinge hier in diesem Leben und ich brauche ihn, um eine Rechnung zu schreiben oder zu verstehen. Ich brauche ihn, um meinen Kontostand zu verstehen. Ich brauche ihn, um irgendeine Aufgabe zu lösen am Arbeitsplatz. Ich brauche meinen Verstand für bestimmte Dinge. Aber Herr, mir ist klar, in Bezug auf deine Dinge ist mein Verstand zu nichts nütze. Amen. Er bringt mir nichts, also werfe ich ihn nieder vor dir. Erledigt. Kreuz drüber. Rest in peace. Amen. Und das meine ich wörtlich. Halleluja. Ja, es ist wichtig, dass du deinen Verstand zur Ruhe bringst. Wenn du die Ebene des Geistes beschreiten willst, wenn du dauerhaft, weißt du, es geht darum, dauerhaft auf der Ebene des Geistes unterwegs zu sein. Das heißt, dauerhaft in dieser Ausgießung des Geistes zu leben. Dauerhaft in dieser Herrlichkeit zu erleben. Weißt du, in dieser Herrlichkeit zu leben, so muss ich sagen. Weißt du, diese Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes ist auf der Ebene des Geistes. Sie ist auf keiner anderen Ebene. Es ist nicht eine Gefühlssache, nicht dadurch, dass dir jemand das Gefühl so richtig anregt, dadurch kommst du irgendwie in Wallung für die Herrlichkeit Gottes. Amen. Sondern die Herrlichkeit ist Geist. Die Herrlichkeit ist auf der Ebene des Geistes. Und Gott, weißt du, Gott kommt nicht zu uns runter, weil er muss nämlich nicht mehr runterkommen. Er ist schon gekommen. Amen. Weißt du, wie tief Gott schon runtergekommen ist? So tief, dass er in dein Innerstes ganz unten reingegangen ist. Als du Jesus aufgenommen hast, ja, so viele ihn aber aufgenommen haben, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, ganz tief da rein ist der Heilige Geist reingegangen, ganz tief da rein. Amen. Und da ist er ganz tief in dir drin. Tiefer kann der Heilige Geist nicht mehr kommen, weiter runter kannst du ihn nicht mehr ziehen, der ist schon ganz unten. Gott kommt nicht mehr runter. Aber ich sag dir, wir können die Connection machen. Amen. Du kannst die Geist-Connection machen. Ich empfehle dir an diesem Wochenende, mach die Geist-Connection. Also dauerhaft, entscheide dich für dieses Leben. Paulus hat es gesagt, Galater 5, Vers 16, er hat gesagt, darum sage ich euch, die klassische Übersetzung Elberfelder ist, wandelt im Geist. Ja, das ist auch gut, das ist ein bisschen altmodisch, aber noch besser finde ich in dem Fall die Hoffnung für alle. Da sagt er nämlich, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Amen. Mit anderen Worten, lasst euch ein auf die Ebene des Geistes, lasst die andere Ebene los, werft sie nieder, wirft den Verstand nieder, bring ihn zur Ruhe. Weil der quakt ja immer dazwischen. Weißt du, wie viele von euch haben schon mal für einen Kranken gebetet, damit er gesund wird? Ja, gemäß Markus 16, okay, das sind die meisten. Markus 16, ja, den Kranken legen sie die Hände auf und sie werden gesund werden. Wie von euch haben schon mal dem Kranken die Hände aufgelegt und während du dem Kranken die Hände aufgelegt und gesagt hast, in Jesu Namen, durch seine Wunden bist du geheilt und ich setze jetzt die Heilungskraft Gottes über dir frei. Wie viele haben da schon erlebt, dass der Verstand gleichzeitig, während du das gebetet hast, da reingequakt hat und gesagt hat, da passiert nichts. Es melden sich fast genauso viele Hände. Das ist interessant. Schau. Also, das ist ein Beweis für die Realität des Verstandes. Und es ist weiterhin ein Beweis dafür, dass Verstand, also Fleisch und Geist, einander entgegengesetzt sind. Weil das sagt Galater 5 nämlich auch im nächsten Vers, Vers 17, jetzt lese ich wieder die Elberfelder, da heißt es, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Das ist das Problem. Problemo, okay? In welcher Sprache du es auch willst. Das ist gut, bei Problemen ist es fast allen Sprachen gleich. Problem. Ja. Immer das Gleiche. Alle Leute haben Probleme, ja? Egal in welcher Sprache. Okay? Also, nur auf Chinesisch ist es ein bisschen anders. Halleluja. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Das ist das Problem. Das heißt, das Fleisch versucht, dazwischen zu schießen. Dein Verstand versucht, dazwischen zu schießen. Vielleicht auch dein Gefühl. Vielleicht ist bei manchen nicht der Verstand, weißt du, der Verstand, der zu dir redet und sagt, da passiert nichts, weil das geht ja gar nicht. Also du betest für jemanden, da ist Metall im Körper und deswegen kann sich die Person nicht richtig bewegen, weil da Metall drin ist, deswegen ist die Bewegung eingeschränkt. Der Verstand sagt dir, das geht nicht. Ja, der Verstand sagt, ja, das kann schon sein, dass wenn du für jemanden betest, der ein bisschen Schmerzen hast, und du legst ihm die Hand drauf, vielleicht noch ein bisschen reibst und ein bisschen die Wärme deiner Hand reinlässt, ein bisschen knetest, dass es dann nachher besser ist. Das sagt der Verstand, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Aber jemand, der Metall im Körper hat und deswegen es nicht mehr bewegen kann und hinterher soll er es wieder bewegen können, das geht nicht, sagt der Verstand. Amen. Übrigens ist die Manuela hier heute, Manuela aus Hamburg. Ah ja, genau. Weil sie war bei der letzten Konferenz. Ja, Manuela, komm mal ganz kurz nach vorne. Nur was für euren Verstand, nur damit wir den ein bisschen gekreuzigt haben. Halleluja. Ja, geben wir mal einen Applaus. Sie war bei der letzten Konferenz da. Mal kurz ein Mikro. Und bei ihr war so ein Metallproblemo. Genau. Erzähl mal kurz, was ist passiert? Erzähl einfach mal. Ja? Ich gebe dir das Mikro. Du kannst auch zu mir hochkommen, dann sehen dich die da oben hinten auch. Ja? Komm einfach hoch, weil da hinten in den hinteren Reihen sehen sie dich sonst nicht. Das ist Manuela. Okay, hallo. Ja. Oh ja, hier oben ist stark. Ja. Halleluja. Okay, also jetzt erzähl mal. Was ist passiert? Was war dein Problem? Was war mit dem Metall? Genau, also ich konnte mich nicht ganz so frei strecken und ich habe bei Belastung Schmerzen bekommen. Also erzähl uns mal kurz die Krankheitsgeschichte. Was war passiert? Du hattest einen Unfall oder was? Genau, 2010 war Winter, ganz viel. Ja. Ein ganz schlechter, nicht geräumter Weg mit Eis und Schnee. Und dann bin ich ganz schlimm gestürzt und habe mich auf dem Ellenbogen also dann auch voll rauf. Ja. Und da war das ganze Ellenbogengelenk war richtig Splitterbruch und musste operiert werden. Oberarm war gebrochen. War Not-OP über 3 Stunden lang. Ja. Und der Chirurg hat mir noch am Tag danach gesagt, er hat das wie kleine Glassplitter alles wieder zusammengeklebt. Ja. Das Gelenk, das Ellenbogengelenk selber. Und dann hat er Metall einoperiert. Genau, richtig eine Schiene hier oben. Ja. Und bis übers Gelenk wohl zum Abschützen sogar noch. Genau. Also mit dem Gelenk mit dabei. Okay, und das war, wie groß war das Teil etwa? Wie lang war das etwa? So. Moment, Ellenbogen ist da, das war jetzt hier hinten. So, also ungefähr so. Das war irgendwie vielleicht 3-4 Loch oder sowas, oder ich weiß nicht mehr genau, Loch, wie man mit sagt. Loch, weiß ich jetzt nicht, aber das sind so ungefähr 10 Zentimeter also genau, oder ein bisschen mehr, okay. 3-4 Loch. Ja. Also. Okay, also hier war das Metallteil drin, ja. Genau, und so ungefähr. Auch aufgrund, so. Und dieses Metallteil konntest du auch fühlen, ne? Ja, ich konnte das hier richtig abtasten, konnte ich das. Also die Löcher praktisch. Abfühlen. Die drei Löcher. Sogar das Metall selber. Das Metall selber, die Schiene konntest du fühlen. Also die Löcher nicht, sondern die Schiene. Okay, die Schiene konntest du fühlen. Ja. Okay. Und dann war das Metallteil also drin, aber du hattest nach wie vor Einschränkungen und Schmerzen. Ja, also ich konnte meinen Einkauf mit dem rechten Arm nicht schwer tragen, da kriegte ich Schmerzen. Mhm. Badminton konnte ich nicht lange spielen, dann kriegte ich Schmerzen. Mhm. Also so bei Belastung. Ja. Und rechter Arm, eigentlich will man damit ja auch seinen Einkauf tragen. Ja, ja. Und du konntest deinen Ellbogen nicht aufstützen, hattest du mir noch gesagt. Genau, ja. Das wollte ich gerade sagen. Ah ja, okay. Aber nein, danke. Ja. Danke. Ja, okay. Genau, also ich konnte meinen Ellenbogen nicht so abstützen, ne? Ja, wie jetzt. Und jetzt kann ich alles so völlig... Ja, jetzt pass mal auf, jetzt erst mal kurz. Ich kann... Hat sich das Ganze alles schon vorweggenommen. Alles gut. Also... Spulen wir nochmal zurück, okay? Also beim letzten Wochenende im November warst du hier. Das ist das Stärkste mit meinem Abstützen. Ja, ja, genau. Also bei dem Wochenende, das letzte Mal, da haben wir waren mehrere Leute, die mit Metall im Körper da waren und wo wir speziell auch dafür gebetet haben. Und einige haben bezeugt, dass sie wieder ihre Bewegungseinschränkung weg hatten und so weiter. Manche konnten aber das Metall im Körper gar nicht fühlen vorher. Ja? Und deswegen konnten sie auch nicht sagen, was ist jetzt passiert. Aber bei dir war es ein bisschen anders. Was ist passiert bei dir? Ja, also ich habe mit Handauflegung, du hast ja das Gebet angeleitet und ich habe eine Beterin mit Handauflegung drauf gehabt. Ja. Und dann hat sie mir den Arm so beim Gebet hoch und dann ging er richtig ganz weit nach oben. Und dann war es überrascht. Ja, ich das war ganz ungewohnt. Also, ja, seit 2010, so. Ne? Also für 13 Jahre praktisch, ja. Dein letztes Jahr. Ja. Okay. 13 Jahre lang konntest du das nicht so machen, ne? Ja, also ich. Ja, das war eingeschränkt, war nicht so hoch. Und dann hast du ja gleich auch geguckt, wie es mit dem Metall ist, ne? Genau. Und dann habe ich nachgetastet und ich konnte nichts mehr und immer noch nicht. Ich kann nichts mehr spüren. Es ist nichts mehr da von dem Metall. Es ist nicht mehr da. Ja. Und auch hier unten war alles weich, locker, wackelig. Ne? Und es ist seither so geblieben, ne? Ja, genau, es ist so geblieben. Ja. Das heißt, also mach nochmal das, was du da gerade so gemacht hast. So. Ich könnte jetzt so machen. Und es ging alles vorher nicht. Aber nicht gut, und hier war dieses Metallteil. Da konntest du das fühlen praktisch. Hier. Ja, genau. Da war die Schiene. Und jetzt ist da alles locker und weich. Ja, ich kann selber gucken. Ja. Wer möchte mal fühlen? Ja. Jean-Claude? Nein? Okay. Also, ich bin ein bisschen lustig. Preis den Herrn. Das heißt, seither hattest du keine Probleme mehr und kannst das Metallteil nicht mehr fühlen. Nee. Genau. Preis den Herrn. Also geben wir Jesus die Ehre. Ha? Das heißt, er kann das. Amen. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Jetzt musst du nur noch, ich glaube, du warst noch nicht so beim Arzt, oder? Hast du nicht, weil ich bin gespannt, was der Arzt sagt, wenn er das... Ja, ist okay. Aber ich bin gespannt, was er sagen wird, weil es gibt da unterschiedliche Varianten, was die Ärzte nachher sehen bei solchen Sachen. Ja. Auf jeden Fall ist das Entscheidende, dass du nichts mehr davon fühlst und dass du keinerlei Einschränkungen mehr hast. Ja, genau. Was sagt dein Verstand dazu? Ich meine mal ganz ehrlich. Ja, sehr gut. Ja, das ist sehr gut, ja. Das begegnet mir auch besonders, weil ich noch nicht beim Arzt war, natürlich. Wenn sagen, Leute vom Verstand. Genau. Sagen Leute vom Verstand. Genau, dann kommt die Reaktion. Da predige ich jetzt noch ein bisschen drüber weiter. Vielen Dank für dein Zeugnis. Halleluja. Amen. Das wieder hinter. Halleluja. Okay. Das war nur ein Beispiel. Der Verstand. Ja. Der Verstand stellt sowas sofort in Frage. Amen. Bei manchen ist es nicht der Verstand, bei manchen ist es das Gefühl. Du betest für jemanden, du legst jemand die Hand auf und du denkst, hier ist eine Atmosphäre des Unglaubens. Wie von euch haben schon mal eine Atmosphäre des Unglaubens gespürt? Ja. Okay. Ja, ist ja durchaus real. Aber du spürst das. So. Steht im Wort Gottes geschrieben, diejenigen, die eine Atmosphäre des Glaubens spüren, werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Steht es da? Nein. Sondern da steht einfach, diejenigen, die glauben, werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Amen. Das heißt, genauso wie dein Verstand dich austricksen kann, genauso kann auch dein Gefühl dich austricksen und sogar dein geistlich verbrämtes Gefühl. Weil deine Effektivität oder die Effektivität des Wortes Gottes hängt nicht ab von irgendeiner Atmosphäre. Ich meine, wie viele von euch haben schon mal auf der Straße für irgendjemanden gebetet, der noch nie was von Jesus gehört hat und du hast gesagt, hey, kann ich für dich beten? Und du hast ihm die Hand aufgelegt. Ich meine, wie viele von euch haben da großen Glauben gespürt von der Person? Wenig, ja? Die haben es ja noch nie erlebt. Wie sollen sie es glauben? Und Jesus kennen sie auch nicht. Und in der Bibel haben sie auch vielleicht noch nie in ihrem Leben gelesen. Aber du legst ihnen die Hände auf und du sagst, in Jesu Namen sei geheilt. Und bumm, sind sie geheilt. Warum? Weil es nicht das Gefühl ist, weil es nicht die Atmosphäre ist, weil es nicht dein Verstand ist. Und es ist auch nicht dein Wille. Weil manche denken, ja, wenn ich es nur wirklich will, wenn wir es nur wirklich wollen. Sie denken, na, weißt du, dann sehen sie irgendwo was so einem Leib Christi manchmal als schweren Fall deklariert, irgendeine bestimmte Krankheit oder so, jemand im Rollstuhl zum Beispiel. Und dann denken sie so, wenn wir uns jetzt alle fünf um den rumstellen und dann mit absoluter Entschiedenheit, ja, und heute ist der Tag und heute passiert's, ja. Dann denken sie, es macht den Unterschied. Aber weißt du, es ist nicht unser Verstand, das ist nicht unser Gefühl und es ist auch nicht unser Wille. Und das kann dich extrem entspannen. Eine Übersetzung sagt Philipper 2, Vers 13, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und dann heißt eine Übersetzung noch über euren guten Willen hinaus. Noch über euren guten Willen hinaus. Ich glaube, die Übersetzung heißt dann, er ist es, der in euch wirkt, dass das Wollen und das Vollbringen, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ist die Quintessenz über euren guten Willen hinaus. Amen. Das heißt, Gott, es ist gut, wenn du einen guten Willen hast. Also nichts verkehrt mit dem guten Willen. Wenn du was Gutes willst, ist ein guter Wille, das ist gut. Amen. Aber dein guter Wille, genauso wenig wie dein schlechter Wille, macht einen Unterschied. Verstehst du? Also natürlich, wenn du jetzt sagst, ja, ich will gar nicht, dass der gesund wird, deswegen bete ich erst gar nicht für ihn. Klar, dann passiert nichts. Aber weißt du, vielleicht sagt dein Gefühl sogar, dem würde ich jetzt aber nicht unbedingt wünschen, dass er geheilt wird, weil vielleicht hat er dich vorher verletzt oder keine Ahnung. Und du bist irgendwie sauer, du denkst, ja, der ist sowieso unter dem Gericht Gottes oder wie auch immer. Ja, ja, es gibt so Kandidaten. Also so Leute, die so denken. Ja. Aber weißt du, die Wirksamkeit Gottes hängt nicht ab von deinem Willen, sondern die Wirksamkeit Gottes wird in dem Moment aktiv, in dem Moment, wo du dich auf der Ebene des Geistes mit dem verbindest, was Gott sagt. Und wenn Paulus sagt, wandelt im Geist, dann sagt er damit nichts anderes wie wandelt gemäß der Realität dessen, was das Wort Gottes sagt. Amen. Also Wandel im Geist ist nicht irgendwas Mystisches. Oh, ich wandle im Geist. Ich bin immer irgendwie mit dem Kopf in der Luft und kriege gar nicht mehr mit, was hier ist, weil ich bin so im Geist. Gibt es auch so Christen, die sind die Übergeistlichen. Ja? Die sind noch geistlicher als der Geist selber. Ja, ja. Weil der Heilige Geist ist ziemlich down to earth, weißt du, der ist sehr real. Amen. Der ist sehr real. Also der musst du nicht irgendwo da oben schweben, sondern wenn Paulus sagt, wandelt im Geist, dann heißt es nichts anderes wie wandelt gemäß der Realität des Wortes Gottes. Also geh raus von der Ebene, mit anderen Worten, wo dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl dir was anderes sagt, als das, was das Wort Gottes sagt, und verbinde dich mit der Realität des Wortes Gottes. Verbinde dich damit. Amen. Einfach so. Ja, aber jetzt redet der Verstand dazwischen. Was machst du dann? Kreuzigen. Wie macht man Kreuzigen? Niederwerfen. Verstand, schweig still, runter mit dir, unter den Geist, rest in peace. Amen. Das ist eine der wichtigsten geistlichen Übungen, die du beherrschen solltest. Den Verstand niederwerfen. Oder dein Gefühl. Gefühl sagt dies, sagt jenes. Ich werfe dieses Gefühl nieder. Das Gefühl sagt, oh, da kann nichts passieren, weil die Atmosphäre stimmt nicht und das passt nicht und überhaupt. Ich habe gerade zu viel gegessen, ich fühle mich nicht danach. Das Gefühl, der Körper sagt das und das, der Körper sagt, hey, du bist ja selber krank, wie kannst du erwarten, dass jemand anders gesund wird, wenn du ihm die Hände auflegst? Weißt du, wandelt im Geist, hat Paulus gesagt, nicht wandelt im Körper, gemäß dem, was der Körper sagt. Amen. Weißt du, eine bekannte Geschichte von William Branham, ich weiß nicht, wer von euch William Branham kennt, es war ein bekannter Heilungsevangelist in den 50er Jahren und am Schluss seines Lebens ist er lehrmäßig ein bisschen abgedriftet, wie man sagt. Und dann hat Gott ihn ein bisschen früher heimgeholt, ja, bei einem Verkehrsunfall. Und da war er mit seiner Frau in diesem Verkehrsunfall verwickelt. Und der Verkehrsunfall war sehr schwer. Seine Frau war sofort tot. Er war noch kurz lebendig. Und als er noch lebendig war, sieht er, seine Frau ist tot. Und legt seiner Frau die Hände auf und befiehlt ihr, wieder ins Leben zurückzukommen. Die Frau ist ins Leben zurückgekommen und sie hat weitergelebt, er ist gestorben. Gott wollte ihn haben. Okay? Aber weißt du, was du daran sehen kannst? Du kannst selber kurz vorm Abnippeln sein. Körperlich. Und Gott kann sogar durch dich noch einen Toten auferwecken. Ist krass, ne? Weißt du? Das ist der Unterschied zwischen der seelischen Ebene und der geistlichen Ebene. Auf welcher Ebene willst du unterwegs sein? Weißt du, ich glaube, der Leib Christi muss sich immer wieder neu entscheiden. Wenn wir auf der Ebene der Herrlichkeit dauerhaft gehen wollen, dann müssen wir uns entscheiden für die Ebene des Geistes. Nicht nach dem Verstand, nicht nach dem Gefühl, nicht nach dem Körper, nicht nach irgendwelchen Symptomen zu gehen, sondern gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Also, als Branham in dem Verkehrsunfall war, kurz vor dem Tod war, seine Frau war neben ihm, war tot, ja, hat er sich an den Auftrag erinnert. Weckt Tote auf. Solange du hier auf der Erde bist, ist das dein Auftrag. Das ist immer dein Auftrag. Also nicht, weißt du, vielleicht hast du gerade zu viel Pizza gegessen heute Mittag. Ich sage dir, es ist trotzdem noch dein Auftrag. Amen. Verstehst du? Weißt du, wir müssen es krass, wirklich krass einziehen. Es muss ganz krass rein in dich. Verstehst du? Weil, ich meine, wie viele von euch haben sich schon mal ertappt? Also, wenn du heute diese Lehre hörst, ich sage dir, was als erstes passieren wird. Die nächste Zeit. Du wirst dich öfters ertappen. Du wirst dich öfters ertappen, dass du doch wieder deinem Verstand glaubst. Du wirst dich öfters ertappen, dass du doch wieder nach deinem Gefühl gehst. Du wirst dich öfters ertappen, dass du deine Möglichkeiten gemäß dem einschätzt, wie es deinem Körper geht. Aber dass du dich öfters ertappst, ist ein gutes Zeichen. Weil das heißt nämlich, dass das Wort Gottes in dir Wurzeln geschlagen hat. Somit wirst du überführt. Somit erkennst du plötzlich und sagst, ha, das ist das, wovon der Pastor geredet hat. Davon hat er geredet. Ja, der Verstand quatscht dazwischen. Ja, mein Gefühl versucht entgegenzustehen. Ja, mein Körper sagt dies und jenes. Aber ich weiß, größer ist der, der in mir ist, im Geist, als der, der in der Welt ist. Ich werfe meinen Verstand nieder. Rest in peace. Amen. Wenn du Glory Life Schüler bist, wir haben auf unserer Glory Life School Homepage jetzt, kommt jetzt gerade in den nächsten Tagen, wird es online geladen, so eine Anleitung von mir, wie wir wirklich jeden Tag unseren geistlichen inneren Menschen bauen können, sodass wir mehr und mehr kontinuierlicher und kontinuierlicher wirklich im Geist leben und nicht im Fleisch. Und das wesentliche Hilfsmittel dabei ist, einfach deinen natürlichen Menschen zur Ruhe zu bringen. Also das ist der Kern von dem Ganzen. Das ist eigentlich ganz einfach. Das sind nicht 10 Schritte zum Heil, sondern das ist eine ganz einfache Sache. Den einen Menschen kreuzigen, sprich niederwerfen und den anderen hervorkommen lassen. Weil der andere ist ja sowieso schon da. Amen. Weißt du, in deinem inneren Menschen, wenn du von Neuem geboren bist, wenn Jesus in dir lebt, dann ist ja der Heilige Geist in deinem inneren Menschen. Der ist ja schon da, der Heilige Geist und dein Geist sind ja schon eins. Das einzige Problem, das wir noch manchmal haben, ist, dass diese Einheit von deinem Geist und dem Heiligen Geist manchmal noch überlagert wird von der Seele und deswegen nicht voll durchkommen kann. Das einzige Problem, das wir haben. Und ich sag dir, wenn wir dieses Problem erledigt haben, und ich sag mal, wir haben es in dem Moment erledigt, wo es uns bewusst wird. Weil wenn es uns nämlich bewusst wird, können wir es praktizieren, was das Wort Gottes sagt. Dann können wir es kreuzigen. Dann können wir den Verstand und die Seele und das Gefühl und all das, was da kommen will, dann können wir es kreuzigen, können wir es niederwerfen und können unser Ding drauf machen und sagen, jawohl, rest in peace. Runterfahren, ich nenne es runterfahren. Weißt du, den natürlichen Menschen runterfahren und den geistlichen Menschen hervorkommen lassen. Also einfach zum Beispiel mal nichts denken. Weißt du, ich achte immer drauf, wenn ich für Kranke bete, ich achte drauf, dass während ich bete, dass mein Verstand nichts denkt. Außer die Worte, die ich bete, aber sonst nichts. Gar nichts. Weißt du, ich mache mir keine Gedanken, hat er eine schöne Brille oder eine schlechte Brille oder riecht er gut oder nicht oder stimmt die Atmosphäre oder fühle ich jetzt, dass da Heilungskraft fließt oder kann das mein Verstand glauben, dass das jetzt passiert? Das interessiert mich nicht. Amen? Weil das ist der natürliche Mensch und der muss niedergeworfen werden. Also sage ich in Jesu Namen, sei geheilt oder was auch immer. Ich spreche einfach das Körperteil in die Ordnung Gottes und ich denke nichts. Und dann sage ich, okay, jetzt probier's aus. Verstehst du? Ohne was zu denken. Das muss niedergeworfen werden. Kannst du sehen? Ich sag dir, wenn der Leib Christi dieses Geheimnis erfasst, zu leben nach dem Geist anstatt nach dem natürlichen Menschen, dann wird sehr schnell Habakkuk 2, Vers 14 erfüllt werden. Nämlich, dass die ganze Erde erfüllt sein wird, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Also diese Bewegung der Herrlichkeit ist eine Bewegung von Söhnen und Töchtern Gottes, die lernen mehr und mehr im Geist zu leben. Und ich sage dir, wir sind alle da auf dem Weg. Also ich muss auch noch manchmal meinem Verstand sagen, wo es lang geht. Also das ist wie ein ungezogener Hund, der Verstand. Also der einfach manchmal, eigentlich ist er eher wie eine ungezogene Katze, weil Hunde tun ja meistens, was du willst, ja. Katzen, egal ob sie ungezogen oder gut gezogen sind, sie tun sowieso, was sie wollen. Ja, und so ist es mit deinem Verstand. Der will das tun, was er will, aber du lässt ihn nicht mehr. Amen. Du lässt ihn nicht mehr. Und du lässt zu, dass der geistliche Mensch übernimmt. Weißt du, ein zweites Problem, das wir noch manchmal haben, ist, dass wir nicht wirklich daran glauben, wie stark dein Geist mit dem Heiligen Geist tatsächlich ist. Und manchmal haben wir so ein Konzept wie, ja, mein Geist mit dem Heiligen Geist, das muss noch stärker werden. Sag dir was, da muss nichts stärker werden. Das ist so stark, wie Gott stark ist. Weil wenn Gott in deinem Geist wohnt, dann ist dein Geist so stark, wie Gott ist. Da gibt es kein Wachstum nach oben. Du bist so, weißt du, wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt, hat Johannes gesagt. Amen. 1. Johannes 4, Vers 17. Gott selber wohnt in uns. Da gibt's kein Wachstum. Also das kannst du ja abschminken, irgendwie zu wachsen. Jesus ist auch nicht drauf eingegangen, als die Jünger gesagt haben, Herr, mehre uns den Glauben. Weißt du, das ist alles Blödsinn. Der Glaube von Jesus ist schon in dir drin. Amen. Hab Glauben Gottes, hat er gesagt, bevor er gekreuzigt wurde. Und dann kam der Heilige Geist und rate mal, was mit dem Heiligen Geist in uns hineingekommen ist. Der Glaube Gottes. Die Liebe Gottes. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Die Freude Gottes ist in uns reingekommen. All diese wunderbaren Kräfte der zukünftigen Welt. Der die Kranken heilt, lebt in dir. Der die Toten auferweckt, lebt in dir. Der die Dämonen austreibt, lebt in dir. Und zwar zu 100%, nicht zu 80, 70 oder 95%. Amen. Der lebt in dir. Halleluja. 100%. Also unser Bedürfnis ist nicht, dass unser Geist irgendwie wachsen muss. Nein, unser Geist muss nur einfach Freiheit haben. Er braucht einfach nur Freiheit. Das heißt, alles, was es braucht, ist, dass wir immer wieder darauf schauen, dass diese Schale der Seele weggebrochen ist, gekreuzigt. Dass wir unseren Geist freischaufeln, dass wir sagen, jawohl, Halleluja, der Stärkste lebt in mir. Nichts ist mir unmöglich. Größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Der die Toten auferweckt, lebt in mir. Der die Kranken heilt, lebt in mir. Der Gott des Himmels und der Erde. Ich habe neulich darüber gepredigt, wie viele Sterne es im Universum gibt. Also da fange ich jetzt nicht mit an. Und auch nicht, wie groß und wie hell. Und also das ist, da ist der Wahnsinn. Das bläst dir jeden Verstand weg. Also die Macht Gottes, die Größe Gottes, das bläst dir jeden Verstand weg. Beschäftig dich mal ein bisschen mit dem Universum. Und dann mach dir ganz kurz bewusst, das hält Gott alles in seiner Hand. Und dann weißt du, wie mächtig Gott ist. Also es mangelt nicht an Macht, es mangelt nicht an Kraft in dir, weil Gott lebt ja in dir. Amen, es gibt keinen Mangel. So wie er ist, so bist du in dieser Welt. Alles, was es braucht, ist, dass du deinem inneren Menschen, Paulus nennt ihn oder Petrus nennt ihn den verborgenen inneren Menschen des Herzens, dass du deinem inneren Menschen die Oberhand gibst. Und den äußeren Menschen unterordnest, kreuzigst. Das ist das drastische Wort, weil darum geht es letztendlich, dass er nicht mehr lebt, dass er gar nicht mehr reden kann. Schweig und verstumme. Ja, also du hast Autorität. Das Gute ist, dass du Geist bist, eine Seele hast und in einem Körper wohnst. Ist doch gut, dass du nicht Seele bist und einen Geist hast. Sonst könntest du mit deiner Seele deinen Geist beherrschen, das kannst du aber nicht. Sondern wenn dein Geist die Oberhand hat, dann beherrscht dein Geist die Seele. Dein Geist sagt der Seele, wo es lang geht. Sagst, komm, komm, Fifi. Hier geht's lang. An die Leine, Verstand. Du denkst, wie der Heilige Geist denkt. Amen. Ich glaube, die Janet hat es jetzt morgen schon gepredigt. 1. Korinther 2, Vers 16. Wir aber haben Christi Denksinn. Das heißt, unser Denken im Geist, auf der Ebene des Geistes, ist wie Gott. Also was ist dann so ungewöhnlich, wenn wir erwarten, dass überall, wo immer Christen hinkommen, dass das Ungewöhnliche, Wunderbare, Übernatürliche, Außergewöhnliche geschieht? Ich sag dir was, das ist das Normalste von der Welt. Was anderes geht eigentlich gar nicht. Weißt du, es ist das Normalste von der Welt, dass wo du hingehst, dein Schatten die Kranken heilt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Haben wir hier auch einen? Ja, stimmt, hier haben wir einen. Halleluja. Aber weißt du, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den sichtbaren Schatten bei der Bibelstelle, sondern es geht um die Abstrahlung. Amen. Es geht um die Abstrahlung. Ich habe jetzt, letztes Jahr waren wir, im Juli waren wir in Frankreich, haben da gepredigt auf einer Konferenz. Und da habe ich, unter anderem habe ich die Leute auch darin aktiviert, einfach, wer sie sind in Jesus und welche Möglichkeiten sie haben. Und ich habe darüber gesprochen, dass unser Schatten die Kranken heilt, ja. Und dann sind wir danach, das war so ein Zeltcamp, ja, da waren so 500 Leute zusammen und haben so über mehrere Tage gezeltet und nicht nur gezeltet, auch in Blockhütten gewohnt und so. Und dann gab es da immer, nach den Veranstaltungen gab es dann immer so ein Essen, wo man dann, das war so Massenabfertigung quasi, ja, also so Buffet-Teil, also so verschiedene Schalen und dann konntest du an beiden Seiten vorbeilaufen und konntest dich da bedienen und dann bist du zu deinem Platz gegangen, ja. Und nach dieser Session, wo ich drüber gepredigt habe, dass unser Schatten die Krankheit, sind wir eben auch zum Essen gegangen. Und also schon während der Session sind viele Wunder passiert, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern ich will auf den Schatten raus. Und dann bin ich da hingelaufen in diese Schlange, habe mich in diese Schlange gestellt und dann stand ich so an meinem Essensding und schaufel mir den Kartoffelsalat oder was auch immer da war, schaufel mir so auf den Teller und auf der anderen Seite, es war die andere Schlange, die ging praktisch von beiden Seiten, ging sie an diesem Ding vorbei und plötzlich ruft jemand auf der anderen Seite auf Französisch und sagt, je suis guéri, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und ich so, hä? Und ich dachte, sie will mir jetzt ein Zeugnis erzählen, was vorher in der Session passiert ist. Aber was wirklich passiert war, diese Frau, und ich habe es hinterher mit dem Leiter des Camps auch verifiziert, der kannte die schon seit vielen Jahren, diese Frau hatte 12 Jahre zuvor einen Unfall gehabt und seit diesem Unfall war sie nicht in der Lage, ihre beiden Arme nach oben zu heben. Ja, sie konnte nur irgendwie so machen. Ja. Und ich habe nicht für sie gebetet. Ich habe nur an meinen Kartoffelsalat gedacht. Oder was auch immer, ich weiß nicht mehr genau, was es gab. Irgend sowas. Ja. Es gab auf jeden Fall auch Kartoffelsalat. Das weiß ich noch. Aber ich habe an nichts Geistliches in dem Moment gedacht, außer an das Mittagessen. Und die Frau steht mir gegenüber und in dem Moment, wo sie mir gegenüber steht, hat sie gespürt, dass Gott sie berührt hat. Und mit einer Sekunde konnte sie die Arme völlig normal heben, wie sie es seit 12 Jahren nicht konnte. Der Leiter hat es verifiziert. Das ist so. Halleluja. Amen. Weißt du, das ist die Realität der neuen Schöpfung. Das ist die Realität, 2. Korinther 5, 17. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Und dieses Wort neu im Griechischen, ich muss es immer wieder sagen, ich habe es bei der letzten Konferenz schon gesagt, aber es gefällt mir trotzdem immer noch. Halleluja, ich muss es euch vorlesen, was dieses Wort neu, kainos im Griechischen heißt. Ach, du musst es immer wieder hören. Da heißt es neu im Sinne von noch nie dagewesen, bisher nicht bekannt, nicht erwartet, neuartig, ungewöhnlich, fremd, unerwartet, mit dem Beigeschmack des Unerhörten, Wunderbaren. Amen. Das ist dein neues Leben. Halleluja. Mit dem Beigeschmack des Unerhörten, Wunderbaren. Also ist doch ganz normal, dass denen, die glauben, diese Zeichen folgen, oder? Das ist eigentlich ganz normal. Gott führt dich da hinein. Du stolperst da hinein. Das ist so, wie ich da mit dem Schatten. Ich bin da hineingestolpert. Manchmal ist es so, dass Gott dir vielleicht vorher irgendwie einen kleinen Hinweis gibt. Ja, letzten Sonntag, als ich mich auf den Gottesdienst vorbereitet habe, es war kein Heilungsgottesdienst oder irgendwas, sondern einfach ganz normal Gottesdienst. Also was heißt normal? Bei uns ist sowieso kein Gottesdienst normal. Aber ja. Jedenfalls habe ich mich vorbereitet und plötzlich hatte ich in mir so ein Bedürfnis und ich habe das mehrere Jahre, glaube ich, nicht gemacht gehabt. Eine Zeit lang habe ich es mal sehr stark gemacht und zwar für Leute gebetet, die einfach unterschiedlich große Füße haben. Also nicht Beine für die Schwaben, ja, sondern wirklich die Füße, also unten. Unterschiedlich große Schuhe, also mit anderen Worten, müssen sich unterschiedlich große Schuhgrößen kaufen, weil sie zwei unterschiedlich große Füße haben. Bis vor ein paar Jahren wusste ich gar nicht, dass sowas gibt. Aber irgendwann mal hat Gott das begonnen, dieses Wunder zu tun bei uns im Gottesdienst, dass er unterschiedlich große Füße angeglichen hat. Und dann habe ich eine Zeit lang oft für sowas gebetet. Und deswegen haben wir hier auch noch so eine Fußmessschiene hier im Ding drin, um die Schuhgröße zu messen von Leuten. Ja, vorher, nachher, ist ja klar. Aber ich habe es lange nicht gemacht. Und jetzt vor dem letzten Sonntag Gottesdienst, ich weiß auch nicht, wo das herkam, aber plötzlich hatte ich so in meinem Innersten, weißt du, und das ist dieser innere Mensch und ich kenne den so ein bisschen. Also ich weiß, wenn ich mir irgendwas einbilde oder wenn mein Wunsch oder mein Wille oder mein Verstand mir irgendwas sagt, nein, das kam so aus meinem Innersten, plötzlich dachte ich, oh, ich hätte einfach total Bock heute für jemanden zu beten, der zwei unterschiedlich große Füße hat. So kann ich es ungefähr beschreiben. Ja, er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Ja. Und das war einfach da. Und dann dachte ich, okay, gut. Ich wusste, es war vom Geist. Also er wird mir dann schon zur gegebenen Zeit zeigen, wann das dran ist oder was denn ist. Und dann war der Gottesdienst. Und während dem Gottesdienst war irgendwie nichts groß. Aber zum Schluss kam es mir plötzlich wieder. Und habe ich gesagt, okay, ist eine Person da, die unterschiedlich große Füße hat, dann komm einfach gleich am Anschluss zum Gottesdienst, komm zu mir nach vorne und ich bete für dich. Und dann kam eine Frau zu mir und ich habe sie gemessen mit dieser Schiene und es war tatsächlich so, sie hatte zwei unterschiedlich große Füße und zwar um zwei Schuhgrößen. Also der eine Fuß war 36,5 und der andere war 38,5. Ich habe es ausgemessen. Das ist ziemlich heftig. Ja? So, und dann habe ich, das war wie gesagt das erste Mal seit vielleicht 2 oder 3 Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange ich vorher nicht gebetet hatte, aber jedenfalls habe ich dann eben dafür gebetet. Ich habe sie gefragt, möchtest du gern, dass dein Fuß wächst oder dass dein Fuß schrumpft? Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Ja? So, und sie wollte gerne lieber, dass es insgesamt größer wird. Also sie wollte nicht zu kleine Füße haben. Ja? So, also dass der kürzere länger wird. Also habe ich gebetet und ich habe einfach meinen Fuß auf ihre Füße gestellt und habe da reingesprochen, dass es passiert. Weißt du, in dem Moment darfst du nicht denken. Darfst nicht denken, wie geht es jetzt? Also manche sind auch so, die versuchen mit ihren Sinnen das zu erfahren. Die starren dann da drauf. Deswegen tue ich dann gern einfach den Fuß drüber, sodass man gar nichts sieht. Ja? Und dann kommt dein Verstand nicht rein. Ja, passiert schon. Im ersten Moment, nein, passiert noch nicht. Das Sinneserkenntnis. Ja. Deswegen habe ich einfach den Fuß drüber und dann habe ich gesagt, so, und jetzt messen wir wieder. Und dann, ich glaube, es waren zwei Schübe. Beim ersten Mal war der Fuß eine Nummer größer, also eine Schuhgröße größer, war er von 36,5 auf 37,5 gewachsen. Und beim zweiten Mal war es dann so, dass der größere von 38,5 auf 38 geschrumpft war und der andere auf 38 kam, sodass er am Ende beide auf 38 hatte. Halleluja. Ja. Also wie Gott es macht, ich weiß es nicht. Aber ich finde es cool. Ich finde es irgendwie witzig. Ja, aber weißt du, es ist auch, ich meine, man muss auch sagen, für manche Leute ist das auch echt, ich wusste das gar nicht, dass es so schwierig ist, weil wie willst du dann Schuhe kaufen? Wenn immer zwei unterschiedlich, gibt es ja nicht immer in allen Größen. Ja? Also es ist ja schon unter Umständen Not. Okay, aber was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, dein innerer Mensch informiert dich. Wir müssen lernen, von unserem inneren Menschen informiert zu werden, nicht von unserem äußeren Menschen. Verstand, Wille, Gefühl. Ja? Äußere Umstände. Immer gucken, ja. Okay, ist der Finger schon gewachsen? Wir haben schon so viele Leute gehabt, die über die Finger gewachsen oder krumme Finger und so. Ist schon gewachsen. Weißt du, normalerweise ist es so plötzlich. Du kannst Gott nicht so leicht beim Arbeiten zuschauen. Manchmal schon. Manchmal sieht man so. Gestern habe ich für einen Mann gebetet. Ich weiß nicht, heute ist er noch da wahrscheinlich. Ein Mann aus Konstanz, der seit, ich weiß nicht mehr genau, 20 Jahren oder wie lang, aufgrund extremer Bandscheibenprobleme, 3 kaputte Bandscheiben, extreme Schmerzen hatte, nicht richtig alles bewegen konnte, Schmerzen hatte beim Bewegen und ich habe ihn mir da hingesetzt und der hatte dann, habe das getestet, der hatte wirklich so unterschiedlich große Füße, also war mindestens 2 Zentimeter, Beine, sorry, ich bin Schwabe, okay, bei mir ist das Gleiche, aber Beine, das heißt 2 Zentimeter Unterschied und ich bete für ihn und spreche da rein in seinen ganzen Rücken. Und im ersten Moment war es so, dass der kurze Fuß rausgeschossen ist und dann 3 Zentimeter länger war als der andere. Dachte, ja gut, so können wir es jetzt auch nicht lassen. Also habe ich gesagt, okay, jetzt wieder zurück in die gleiche Länge. Jetzt muss ich einregulieren auf die gleiche Länge. Dann waren sie gleich lang. Dann habe ich zu ihm gesagt, schau, jetzt sind sie wieder gleich lang. Und er sagt, ja, ich habe das gespürt. Und zwar nicht in den Beinen hat er es gespürt, sondern hier hat er es gespürt. Da hat Gott was gemacht. Und dann ist er aufgestanden und er war vollkommen schmerzfrei. Völlig frei, sich wieder zu bewegen. Halleluja. Weißt du, Herrn? Amen. Weißt du? Ich glaube, an diesem Wochenende möchte Gott dich auf einer anderen Ebene aktivieren. Wie von euch wollen ihre Erfolgsquote, wenn sie für Kranke beten, erhöhen? Wie viele wollen ihre Erfolgsquote, wenn sie Dämonen austreiben, erhöhen? Wie viele wollen mehr Tote auferwecken als bisher? Okay, also nicht mehr nur 1 pro Monat oder so, sondern öfters. Nein, Spaß, okay. Der Schlüssel ist die Ebene des Geistes. Auf diese Ebene. Den natürlichen Menschen niederwerfen und dem geistlichen Menschen die Oberhand geben. Du musst eigentlich nichts anderes tun, als den natürlichen niederwerfen. Du musst dich gar nicht auf den geistlichen konzentrieren, weil der ist sowieso da. Du musst eigentlich nur sagen, okay, alles, was hier stört, nieder. Verstand? Nieder. Amen? Nieder. Halleluja. Wecker? Aus. Okay. Für alle, die über Livestream zuschauen, hier hat gerade ein Wecker geklingelt. Okay. Also pass auf. Ich möchte euch einfach zum Schluss, ich möchte euch einfach drin aktivieren. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt wirklich eine Explosion von Wundern noch erleben werden zum Schluss. Halleluja. Und ich hatte so einen Eindruck, das ist auch so, mein innerer Mensch sagt mir manchmal so Sachen, das habe ich auch noch nie gemacht, aber ich hatte so einen Eindruck. Ich soll jetzt als erstes mal fragen, wer ist hier und du hast tatsächlich zwei unterschiedlich lange Beine und zwar nicht nur, weil du ein Problem hast mit den Wirbeln oder mit dem Lendenwirbel oder mit der Hüfte oder sowas, sondern weil wirklich einfach durch eine Operation oder von Geburt an einfach die beiden Beine unterschiedlich lang sind. Wen betrifft es? Okay, ihr zwei, drei, okay, vier. Okay, kommt ihr mal nach vorne? Ich brauche für alle, die brauche ich jeweils zwei Stühle. Okay, und jetzt pass auf, zweite Frage. Ihr könnt nach vorne kommen und der Wolfgang zeigt euch, wie er euch platziert. Zweite Frage, wer ist hier und du weißt, dass du zwei unterschiedlich lange Beine hast, aufgrund dessen, dass einfach du, was weiß ich, eine demolierte Lendenwirbelsäule hast, Bandscheibenprobleme. Jetzt stellt einfach zwei Stühle immer auf, jeweils einander gehen. Wir können noch mehr, können gleich noch ein paar mehr holen. Wen betrifft es? Du weißt, genau, bei dir auch, ja, okay. Aber wen betrifft es sonst noch jetzt von denen, wo nicht die Knochen selber unterschiedlich lang sind, sondern wo es einfach verschoben ist, ja? Okay, ihr. Okay, ihr könnt auch noch nach vorne kommen. Das passt. Okay, komm einfach nach vorne. So, und für alle brauchen wir jetzt zwei Stühle. Und pass auf, wir machen es so, einfach hier für die Ordner. Pass auf, wir machen es so, wir stellen die alle so hin. So, dann stellen wir dann noch einen hin. So, und dann stellen wir hier noch einen hin. Und ihr dürft euch jetzt alle mal hier auf diesen Stuhl, auf einen von diesen Stühlen setzen. Immer nur auf einen von diesen Stühlen. Ja, immer nur auf einen. Zu dem anderen, da kommt gleich jemand zu euch. Pass auf. Ich zeige euch, wie es geht. Genau, also so. Hier setzt sich jemand hin, da setzt sich auf einen jemand hin, da setzt sich auf einen anderen jemand hin. Okay, setzt euch einfach, okay? So, jetzt pass auf. Während Sie einfach nur weiter Stühle holen, erkläre ich euch, was passiert und was wir jetzt machen. Ich glaube, ich weiß, dass jedes Bein heute, das zu kurz war oder zu lang war, dass es auf, jedenfalls, dass beide Beine gleich lang werden. Das glaube ich. Ja. Du kannst entscheiden, ob du willst, dass es länger wird oder kürzer wird. Ist dir egal, du willst einfach gleich. Okay, das ist auch gut, ja? Okay, wie ist bei dir? Möchtest du lieber kürzer oder länger? Länger, okay, gut. So funktioniert es nicht, immer nur einer, genau, der an den nächsten, genau. Möchtest du kürzer oder länger? Länger, okay, ja. Also, so, okay. Und jetzt, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kommen mal alle die vom Heilungsteam heute hier sind, nach vorne und setzen sich jeweils gegenüber auf den anderen Stuhl, okay? Alle, die vom Heilungsteam da sind. In einer. Okay, setzt euch da gegenüber von der Person. Haben wir so wenig vom Heilungsteam? Okay, genau, setzt euch gegenüber. So. Okay, so. Genau, so. Schau mal, das ist jetzt wie im Eisenbahnwaggon, ha? Bei der Deutschen Bahn. Heute streiken Sie mal nicht. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, gut. Sind alle versorgt? Da ist noch jemand? Okay, also holt versorgt. Hier vorne, da könnt ihr die erste Reihe könnt ihr auflösen, da die brauchen wir gerade nicht. Genau. So. Das ist wie im Eisenbahnwaggon. Ja? Du kannst deinen Nachbarn begrüßen, kannst sagen, schön, bist du auch unterwegs? Ja? Auch unterwegs Richtung Herrlichkeit? Halleluja. Okay, jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt dürft ihr, die ihr mit Heilung dient, hat jeder jemand, der ihm dient jetzt gerade? Ansonsten kann auch noch gern noch jemand vom pastoralen Team oder Glory Host Light oder sonst einer von den Mitarbeitern einfach, wenn du einfach spürst, ich habe Glauben dafür, dass da was passiert, dann darfst du einfach nach vorne kommen, wenn du einer unserer Mitarbeiter bist. Hat sonst jeder jemand? Da fehlt noch jemand. Okay, genau, gehst du noch dahin? Da hinten noch jemand? So, okay, ist deine Gelegenheit. Genau, Michelle, ja, super, komm hierher. Michelle hat immerhin schon mal einen Toten auferweckt, also preist den Herrn. Halleluja. Okay. Da braucht noch jemand jemand? Noch jemand? Noch ein Mitarbeiter? Ja, Faschid? Okay. So, okay, jetzt seid ihr im Eisenbahnwaggon der Herrlichkeit. Jetzt macht ihr Folgendes. Jetzt geht ihr einfach zu der Person und sagt, darf ich deine beiden Beine in die Hand nehmen? Und dann streckt sie einfach gerade aus. Also ihr müsst so viel Abstand haben, dass ihr die Beine ausstrecken könnt. Genau. So, jetzt streckt mal die Beine aus. Da ist noch jemand. Setzt sich da noch jemand dazu? So, okay. Und dann genau, die Person muss mit dem Rücken richtig in den Stuhl reinrutschen, nicht irgendwie schief drin sitzen, weil sonst kann das verfälscht sein. Ja, wenn du so schief drin hängst, dann ist das eine Bein natürlich länger als das andere. Sondern du musst gerade hinten sein, weil sonst kann man es nicht sehen. Okay? So, okay, macht noch nichts jetzt. Noch nichts machen. Moment. So, okay. Okay, ich frage nur mal ganz kurz durch, wie viel Zentimeter Unterschied sind es? Faschid, wie viel Zentimeter Unterschied? Er guckt noch. Wie viel Zentimeter sind es bei dir, Margareta? Wie viel Zentimeter? Da ist fast gleich, okay, das ist einfach. 1,5 Zentimeter, okay, wie viel sind es bei dir? Ha? 1/2 Zentimeter, okay, wie viel sind es bei dir, Tatjana? 1,5, okay, hier, wie viel Zentimeter, Manela? 2? 2, wie viel sind es hier? Irina, wie viel Zentimeter? Wie viel? 1 Zentimeter, okay. Wie viel sind es da, Waltraud? Auch 1 Zentimeter. 2 Zentimeter, okay, haben wir auch noch mehr? Hat jemand mehr als 2 Zentimeter? Ist schon gleich lang geworden. Ah. Wir können es nicht verheben. Eh? Hattest du Schmerzen in deinem Rücken? Okay, steh mal auf. Jetzt pass auf. Genau, du kannst schon mal testen, wie es sich anfühlt. Astrid macht es mit dir. Jetzt pass auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich möchte jetzt, dass wir alle beteiligt sind, weil das sollst du jetzt aufnehmen, weil wir werden es gleich multiplizieren im ganzen Raum. Du kommst auch gleich dran. Aber jetzt stehen wir einfach mal alle auf, die immer im Raum sind. Stehen wir einfach mal auf. So. Und jetzt werden wir gemeinsam da hineinsprechen und werden diesen Beinen, also ihr Heilungsdiener jetzt, ihr habt gefragt, ob das Bein kürzer werden soll oder ob es länger werden soll, damit es auch klar ist, nicht, dass ihr in die falsche Richtung betet. Ja. So. Und jetzt pass auf, in Jesu Namen. So, nehmt das Bein in die Hand, die Beine. So, und jetzt sagen wir alle gemeinsam, in Jesu Namen befehlen wir jetzt die Schöpfungsordnung Gottes in diese Beine. Beine, Knochen, Wirbel, Bandscheiben, Sehnen, Bänder, kommt in die Position Gottes jetzt. Jetzt in Jesu Namen. So, und jetzt siehst du. Jetzt schau. Ist schon geschehen. Hier ist schon geschehen. Wenn es geschehen ist, dann könnt ihr aufstehen. Wenn es geschehen ist, dann könnt ihr aufstehen. Halleluja. Wenn es geschehen ist, dann steht einfach auf. Dann steht einfach auf. Wenn es passiert ist schon, dann steht auf. Halleluja. In Jesu Namen. Und wenn die Person Schmerzen hatte, dann lass sie die Schmerzen testen. Lass sie die Schmerzen testen, was sich verändert hat. Wie ist es bei dir mit den Schmerzen? Es ist gut. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Okay, wie ist es hier bei den anderen? Da ist noch nicht passiert. Pass auf, dann gehen wir nochmal drauf. Das ist keine Schande bei denen, wo es noch nicht passiert ist. Wir sagen, da ist jetzt auch gut, okay. Hier, da brauchst du noch ein bisschen, das sehe ich. In Jesu Namen, Beine, kommt raus, jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Wichtig ist, dass Sie das Bein locker lassen, damit es wachsen kann. Ja? Wenn Sie es verkrampfen und festhalten, ist es schwierig. Einfach locker lassen. Okay? So. Okay? Wenn es gleich lang ist, dann steht einfach auf. Wenn es gleich lang ist, dann steht auf. Okay? Und testet es, wie es mit den Schmerzen oder den Bewegungseinschränkungen ist, wenn es vorher Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen gab. Wenn die Knochen unterschiedlich lang waren, dann zieht einfach mal die Schuhe aus, weil unter Umständen habt ihr Absätze in den Schuhen, dann zieht einfach die Schuhe aus und dann lauft mal und schaut mal, was sich verändert hat vom Gefühl her beim Laufen. Okay? Dann schaut einfach, was sich verändert hat. Okay? Halleluja. In Jesu Namen, Ordnung Gottes, jetzt. Danke, Jesus. Halleluja. Okay? Preist den Herrn. Ich mach kurze Runde. Verifizierung. Ah, da sind die ersten schon wieder weg hier. Ja, ich brauche hier ein Mikro. Sarah? Mikro. Okay, wer war hier? Astrid, wer war bei dir? Eine Frau. Eine Frau, die ist schon wieder weg. Okay, aber war alles gut jetzt? Preist den Herrn. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Was ist hier passiert? Bandscheibe und ungleiche Beinlänge. Und ungleiche Beine. Und jetzt? Jetzt ist gleich. Scheinbar, ja. Scheinbar. Lauf einfach mal ein bisschen, wie es sich anfühlt. Lauf einfach mal ein bisschen, wie es sich anfühlt. Gut. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Gelobt sei der Herr. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Okay. Wie sieht's hier aus? Wie sieht's aus? 2 Millimeter fehlen noch. 2 Millimeter fehlen noch von 2 Zentimetern. Ja, okay. Oh, das war schon ziemlich gut. Die 2 Millimeter, die kriegt er auch noch von uns. Halleluja. Was ist passiert? Beine gleich lang. Beine gleich lang. Waren die Knochen unterschiedlich lang oder war es verschoben? Wahrscheinlich wegen dem Rücken verschoben. Okay, und wie fühlt sich jetzt an der Rücken? Gut. Gut? Ja. Frei? Ja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Was ist hier passiert? Also das war ein 1,5 Zentimeter Unterschied. Das ist jetzt gleich lang. Halleluja. Also, waren das die Knochen, die unterschiedlich waren, oder waren es die Bandscheiben? War es vom Rücken das her? Das weiß ich nicht genau. Das weiß aber ich hatte auch viel Rückenschmerzen gehabt. Okay. Und das ist jetzt auch besser. Wann wurde es gemessen, der Unterschied? Wie lange ist das her? Ich weiß nicht, eine Minute. Seit wann weißt ja, du, dass das du weiß ich eigentlich erst seit, also ich habe es nie gemessen, aber ich habe es dann in letzter Zeit auf dem Balkon immer wieder gemerkt. In letzter Zeit hast du es gesehen, okay. Ja. Und jetzt ist gleich lang. Ja, preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Was ist hier passiert? So 1,5 Zentimeter, so ungleiches Bein. Ein Bein war länger als das andere. Und das ist jetzt gleich lang. Und jetzt beten wir für Wirbelsäule. Das Amen. Ist auch sich begreifend. Da beten wir auch noch. Okay. Preist den Herrn. Halleluja. Okay, ihr seid schon wieder beim Weitermachen. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wer ist hier im Raum und du brauchst ein kreatives Wunder in deinen Knochen? Du hast gesehen hier, da ist noch eine, wird noch gebetet, da fehlen noch 2 Millimeter von 2 Zentimetern, aber das schaffen wir auch noch. Halleluja. Ansonsten ist es jetzt überall passiert. Jetzt pass auf, wer ist hier im Raum und du brauchst ein kreatives Wunder in deinen Knochen oder in deinen Bändern, Bandscheiben oder irgendwie Metall im Körper oder irgend so etwas, irgendetwas, was neu kreiert werden muss, rekreiert werden muss, was sich auflösen muss. Vielleicht ist es auch ein Knoten, den du tasten kannst, der sich auflösen muss. Wer braucht das alles? Okay, streckt einfach mal eure Hände aus, haltet eure Hand ausgestreckt. So, und jetzt Achtung, jetzt machen wir Folgendes. Die anderen, die jetzt drumherum sind, ihr steht jetzt einfach mal auf und schaut, wo hebt jemand seine Hand, okay? Wo hebt jemand seine Hand? Die ihre Hand gehoben haben, sollten auch aufstehen, damit die anderen es dann jetzt gleich sehen, wenn sie jetzt aufstehen, sonst sehen sie euch nicht mehr. Okay, und jetzt geht ganz schnell auf jemand zu. Ist jetzt ganz egal, wenn du sagst, jawohl, ich habe Glauben, ich möchte das, oder einfach, wenn du einfach nur sagst, ja, ich möchte das jetzt auch mal wissen, ich möchte das jetzt auch mal sehen, wie das ist, wenn ich einfach meinen Verstand runternehme und einfach sage, okay, jetzt glaube ich mal dem Geist und schau mal, was passiert. Ja, wenn du sagst, ich möchte das jetzt einfach ausprobieren, dann geh auf jemand zu, auch ihr auf der Empore, geht einfach auf jemand zu, der seine Hand gehoben hat. Ja, geh einfach auf jemand zu, der seine Hand gehoben hat. Geh auf jemand zu, der seine Hand gehoben hat. Okay, wenn jemand bei dir steht, noch nichts machen, das machen wir zusammen, wie gerade auch, ne? Das machen wir zusammen. Wenn jemand bei dir steht, dann kannst du deine Hand runternehmen, okay? Weil dann sehen wir, du hast jemanden. Wenn jemand bei dir steht, kannst du deine Hand runternehmen. Okay, hier sind noch Hände oben. Geht einfach auf die Leute zu. Auch hier auf der Empore. Geht auf jemand zu, der seine Hand gehoben hat. Geht auf jemand zu, der seine Hand gehoben hat. Come on. Bewegt euch. Da hinten ist noch jemand. Genau, super. Okay, da hinten sehe ich noch eine Hand. Wenn jemand bei dir steht, dann nimm einfach die Hand runter. Bei dir ist jemand, okay, dann kannst du die Hand runternehmen. Gut, super. Okay, ist noch jemand, der noch jemand braucht? Ich sehe keine Hände mehr, oder? Ja, ah, da ist noch jemand. Okay, geht hier noch jemand hin, bitte? Eine Person brauchen wir noch. Okay, und da hinten ist auch noch jemand. Geht da hinten auch noch jemand auf jemanden zu, bitte? Okay. So, jetzt hat jeder jemand? Gut. Okay, jetzt Achtung. Jetzt gehen wir auf der Ebene des Geistes, gemäß unserem inneren Menschen. Was sagt unser innerer Mensch? Der in uns lebt, heilt die Kranken. Okay? Was sagt der Heilige Geist? Er sagt, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen. Jetzt kommt gleich dein Verstand, ja, aber du glaubst ja gar nicht. Was machst du damit? Niederwerfen. Amen. Nichts davon. Verstehst du? Glaub deinem Verstand nicht. Es geht ja nicht darum, dass dein Verstand glaubt. Dein Verstand wird nie glauben. Er kann das gar nicht. Aber dein Geist glaubt immer, weil er hat nämlich den Sinn Christi. Okay? Also, jetzt pass auf. Lass uns mal eine Runde in Sprachen beten. Halleluja. Okay. So. Und jetzt sage ich in dem Namen Jesus, ich nehme jetzt hier in diesem Raum jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Ich sage in dem Namen Jesus, jeder Gedanke des Verstandes, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, wir werfen es nieder in dem Namen Jesus, wir erklären es für null und nichtig. Jedes Gefühl, das nicht dem Wort Gottes entspricht, wir werfen es nieder in dem Namen Jesus und wir sagen Rest in Peace. Gekreuzigt, begraben in Jesu Namen. Und jetzt, pass auf, jetzt handelst du im Geist und jetzt sagst du einfach zu der Person und sagst, wo brauchst du dein Wunder? Und wenn er dir das gesagt hat, dann sagst du, darf ich dir meine Hand auf die Stelle legen, wo das Problem ist? Und wenn du das getan hast, dann beginnst du im Geist zu beten. Okay, dann beginnst du im Geist zu beten. Du kannst, beginnst nochmal in Sprachen zu beten. Karabasanda, karabasanda, da, da, da, da. Korabasanda kararabasanda dararara. Korabasanda kararara. Korabasanda kararara. Korabasanda kararara. Korabasanda kararara. Und jetzt pass auf. Ich bete jetzt von vorne ein Gebet und dann wirst du einfach den kreativen Befehl geben. Und Vater, in dem Namen Jesus setze ich jetzt hier im Raum frei, was dein Wort sagt. Und ich sage jetzt in Jesu Namen, Knochen kommt in die Ordnung Gottes, Bänder kommt in die Ordnung Gottes, Sehnen, Nerven kommt in die Ordnung Gottes, Organe, begebt euch in die Ordnung Gottes, Augen, Ohren, begebt euch in die Ordnung Gottes jetzt in dem Namen Jesus. Schmerzen geht raus, Bewegungseinschränkungen geht raus in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Jetzt kannst du beginnen, den konkreten Befehl zu geben, was passieren muss in diesem Körper, damit die Person geheilt ist. In Jesu Namen, lass nicht zu, dass dein Verstand dazwischen quatscht, sondern tu das, was das Wort Gottes sagt. Okay, in Jesu Namen, wir sagen jetzt neue Bandscheiben, wir sagen jetzt neue Bänder, wir sagen jetzt neue Wirbel, wir sagen jetzt neue Gliedmaßen, wir sagen jetzt in dem Namen Jesus neue Organe, neue Hörfähigkeit, Sehfähigkeit, in Jesu Namen, wir sagen jeder Knoten, jeder Tumor, alles was nicht hineingehört in den Körper, löst sich jetzt auf in dem Namen Jesus. Halleluja. Du gibst den Befehl. Du gibst den Befehl, ohne zu denken. Und wenn du den Befehl gegeben hast, dann denkst du einfach ein paar Sekunden nichts. Dann denkst du einfach ein paar Sekunden gar nichts. Gar nichts. Und dann sagst du, so, und jetzt tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Oder lass es uns zusammen tun. Ich helfe dir dabei. Lass uns zusammen in die Hocke gehen. Oder lass uns zusammen einfach unsere Knie anwinkeln. Oder lass uns zusammen laufen. Oder lass uns zusammen unser Schultergelenk bewegen. Oder wenn es ein Ohrproblem war, lass uns mal das gute Ohr zuhalten und lass uns mal schauen, was sich verändert hat. Lass uns mal, wenn die Augen nicht richtig funktioniert haben, lass uns einfach mal jetzt wirklich Ausschau halten nach der Heilung. Und jetzt hältst du Ausschau nach der Heilung, weil was anderes als Heilung gibt es sowieso nicht. Weil das Wort Gottes sagt, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja, diejenigen, die sprechen in dem Namen Jesus, Gott ist der Kreator und wenn du sprichst an seiner Stelle, dann kreiert er neu. Wenn du sprichst an seiner Stelle, dann lässt er Dinge verschwinden, die da nicht reingehören, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Jetzt göttliche Ordnung. Gar nicht viel denken, sondern jetzt in Jesu Namen göttliche Ordnung. Und dann tust du, was vorher nicht ging. Nicht lang abschweifen. Nicht irgendwelche langen Gebete beten, während dein Verstand wieder Gelegenheit hat, irgendwas rumzudenken. Sondern einfach zack, drauf und dann tust du etwas, was vorher nicht ging. Okay? In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich weiß, manche Dinge kannst du nicht sofort testen, das ist klar. Manche Dinge musst du über längere Zeit testen. Manche Dinge musst du vielleicht vom Arzt testen lassen, das spielt auch keine Rolle. In jedem Fall einfach fragst du jetzt gibt es irgendetwas, was du vorher nicht tun konntest. Und wenn es irgendetwas gibt, dann lässt du es ihn jetzt tun. Und wenn ihr feststellt, da ist was passiert, dann beginnt einfach, Jesus die Ehre zu geben für das, was er tut. Beginnt einfach, Jesus die Ehre zu geben. Halleluja, überall im Raum. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So, jetzt pass auf. Jetzt möchte ich einfach sehen. Wer von euch, wo hast du festgestellt, Schmerzen sind entweder ganz weg oder zumindest deutlich zurückgegangen. Bewegungseinschränkungen sind entweder ganz weg oder deutlich zurückgegangen. Wink einfach mal mit beiden Händen, sodass ich sehen kann. Hier vorne eins, da vorne zwei. Da ist jetzt gut mit den Beinen. Jetzt passt, habt ihr die 2 Millimeter noch geschafft. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Okay, bei dir auch. Wo noch? Wink einfach mit beiden Händen, wenn es sich bei dir verändert hat. Da hinten auch. Da auch. Ja, dort auch. Halleluja. Da 5, 6, 7, 8. Da hinten 9, da oben 10, 11, 12, 13, 14, 5, auf den Empore sind so viele, 16, 17, 18, 9. Hey, da auf der Empore ist ja geradezu eine Heilungsexplosion. Oder man könnte auch sagen, da waren alle krank. Halleluja, wie auch immer. In Jesu Namen, auf jeden Fall extrem viele Wunder. Halleluja, danke Jesus. Pass mal auf, ganz schnell, weil das Wort Gottes sagt, in dem Moment, wo wir das Zeugnis dessen weitergeben, was Jesus getan hat, erstens, werden weitere Zeugnisse freigesetzt, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Zweitens ist es so, Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dich ganz gemacht, als er sein Zeugnis gegeben hat. Das heißt, indem du dein Zeugnis gibst, versiegelst du, was Gott getan hat. Deswegen, auch wenn du auf der Empore oben jetzt gerade geheilt worden bist, komm ganz schnell nach unten und erzähl einfach ganz kurz dein Zeugnis, was passiert ist. Lass uns mal Jesus wirklich die Ehre geben für all die Wunder. Halleluja, du ziehst schon hinter dir her. Halleluja. Wow, kommt, lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Es sind so viele Wunder passiert. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da oben auf die halbe Empore ist geheilt worden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt pass auf. Halleluja. Weißt du, was ist bei dir passiert? Ich hatte 2015 einen Unfall, wo ich... Dreh dich mal so, dass die Leute dich besser sehen. Ich hatte 2015 einen Unfall, wo ich das Sprunggelenk und das Fersenbein gebrochen hatte. Ja. Und wo der rechte Fuß auch kürzer war. Ja. Der Fuß ist nachgekommen, ja, wieder. Ja. Und beim linken Fuß vom Fersenbein weiß ich nicht, ob da das Metall verschwunden ist. Aber rechts habe ich viel mehr Bewegung jetzt. Du hast jetzt mehr Bewegung? Ja. Das heißt, da war Metall drin und du konntest deswegen nicht richtig Metall bewegen? Da konnte ich nicht richtig bewegen. Bewegen. Ja. Also da, wo es Metall war, da konntest du es bewegen. Ja. Okay, das heißt, da kannst du jetzt noch nichts sagen. Ja. Okay, aber da konntest du nicht bewegen. Jetzt beweg mal. Halleluja. Danke, also ich habe viel mehr Bewegung jetzt. Halleluja. Einfach. Halleluja. Vor 9 Jahren hatte er einen Unfall, 2015. Ja. Sprunggelenk, was war da genau? War das gesplittert oder was war das? Es war ziemlich zertrümmert. Ja. Zertrümmert. Ja. Und jetzt hüpft mal ein bisschen. Wie fühlt sich das an? Gut. Gut, Halleluja. Danke, Jesus. Beine ausgewachsen, Sprunggelenk geheilt. Halleluja. Danke, Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe Knoten auf der Schilddrüse. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie weg sind. Okay, aber ich hast du was gespürt, oder? Ja, ich habe komplett den Heiligen Geist offen runter gegen gesehen und gespürt und okay, Wärme. Dann glauben wir, dass bei der nächsten Untersuchung nichts mehr gefunden wird. In Jesu Namen. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also ich bin 2021 von der Leiter 3 Meter hoch. Vor 3 Jahren? Ja, vor 3 Jahren. 3 Meter von der Leiter gefallen. 3 Meter? Ja, auf die Terrassenplatten. Ja. Und meine ganze linke Seite war total blau und ich habe Kopfschmerzen gehabt. Seit 3 Jahren? Ja. Und permanent? Ja, und wie hoch waren denn die Schmerzen, wenn 10 das Stärkste ist, 0 das Schwächste? Ja, das war 9. 9, so stark. Hast du permanent Kopfschmerzen? Ja. Wow, und was ist jetzt passiert? Und jetzt hat Irina betet und nochmal jemand und jetzt ist die ganze Seite total heiß geworden. Wow. Und auch hier, also es ist total super. Ich danke Jesus. Wow. Und die Kopfschmerzen, was ist mit dem jetzt passiert? Jetzt ist nichts mehr da. Es nix ist total entspannt. Ja. Halleluja. Wann war das? 2021? Ja. Seit 3 Jahren hatte sie Kopfschmerzen auf der Skala von 1 bis 10 auf der Stärke 9. Also extrem stark, permanent. Und jetzt sind sie komplett weg. Ja. Halleluja. Und die ganze Seite, wo verletzt war, ist warm geworden. Und du hast gespürt, heiß, alles frei. Heiß. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Oh ja, also, ich hatte so viel. Wow. Seit Wochen hatte ich starke Schmerzen gehabt. Ja. Im Unterleib, so stechende Schmerzen. Ja. Und jetzt sind sie weg. Wow. Hammer, danke Jesus. Pass mal auf, ich sehe gerade, es sind so viele, die ein Wunder erlebt haben. Ihr da hinten auch noch, die ihr da steht. Ja? Halleluja. Pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich interview jetzt einfach mal nur die, wo du wirklich sagen kannst, okay, du hattest etwas über lange Zeit und da ist jetzt ein kreatives Wunder definitiv passiert. Gott hat entweder was neu kreiert oder hat was verschwinden lassen und deswegen bist du jetzt komplett frei. Ja? Einfach ganz kurz, was ist bei dir passiert? Ich hatte vor 15 Jahren einen Bandscheibenvorfall. Ja. Und mein rechter Fuß war so halbtaub. Halbtaub. Halbtaub, und das ist schon wieder lebend. Jetzt ist schon wieder lebend. Halleluja. Ganz warm. Danke, ganz warm. Ja. Waren bei dir die Beine auch unterschiedlich lang? Nein. Nee, preist den Herrn. Aber die Bandscheibe jetzt in Ordnung. Alles gut. Nicht mehr taub. Ja. Halleluja. Wer hatte noch was, ein größeres kreatives Wunder jetzt, wo du länger ein Problem hattest? Was ist bei dir passiert? Also ich hatte seit etwa 10 Jahren habe ich verkürzte Bänder hinten. Man konnte deshalb nur etwa was heißt hinten? Wo hinten? Also es hat immer, wenn ich mich gebückt habe, bin ich nur bis etwa mit der Schienbein gekommen. Ja. Jetzt hat mein Vater mit mir gebetet und jetzt komme ich sicher etwa so ein Stück weiter. Ja, mach mal. Wow. Und wie war es davor? Wie weit bist du davor gekommen? So, wow. Und es lag daran, dass hier die Muskeln oder was? Nein, also wenn ich mich gebückt habe, hat es hier hinten... Aber du hast irgendwas gesagt, was verkürzt war? Ja, ich habe es mal am Arzt gesagt und er hat gesagt, wahrscheinlich sind die Bänder verkürzt. Die Bänder, die Bänder waren verkürzt und deswegen konntest du nicht runterbeugen. Ja, und jetzt beug dich nochmal. Halleluja, keine verkürzten Bänder mehr, das ist ein kreatives Wunder. Amen. Wer hat noch ein kreatives Wunder erlebt, wo jetzt wirklich was... Ja, preist den Herrn. Ich will die anderen Wunder überhaupt nicht minimieren oder so. Jedes Wunder ist stark, nur aus Zeitgründen. Ihr seht es, sonst sind wir bis nach der Abendveranstaltung beschäftigt, Halleluja, und Zeugnis zu geben. Was ist bei dir passiert? Ich habe vor 39 Jahren einen Unfall gehabt und seither verkürztes Bein, Rücken verschoben und Splitterbrüche in den Füssen. Splitterbrüche in den Füßen, seit 39 Jahren. Und was waren die Symptome davon? Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Schmerzen und Bewegungseinschränkungen in den Füßen? Und auch im Rücken. Vorher hat sie gebeten für das gleich lange Bein und da spürte ich eine Leichtigkeit. Ja. War ein richtig cooles Gefühl. Ja. Und nachher noch für die Füße. Ja. Und das fühlt sich ganz leicht an. Ich kann auch wieder Bewegungen machen, die ich vorher noch nicht konnte. Okay, mach mal, was du nicht machen konntest. Danke, Jesus. Amen. Und keine Schmerzen, oder wie? Nein! Halleluja! Vorher hatte ich noch Schmerzen beim Lobpreis. Vorher hattest du noch Schmerzen beim Lobpreis. Ich mich immer überwinden, sage, nein, ich schaue nicht auf diese Schmerzen. Wow. Und wie lange hattest du das? 39 Jahre. Irgendwie kommt mir die Zahl bekannt vor, war da nicht irgendwas? Nee, 38 waren es in der Bibel. Okay, du warst überfällig. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich habe seit Jahren diese Polyneuropathie. Ja. Und das bedeutet verkrampfte, wie gelähmte und sehr schmerzende Beine und Füße. Ja, und was ist jetzt passiert? Und jetzt habe ich auf einmal Gefühl in meinen Füßen. Jetzt hast du wieder Gefühl in deinen Füßen. Ja. Wow, Halleluja. Beweg's mal. Hey. Sie werden springen wie die Mastkälber, heißt es im Wort Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich hatte Polyarthritis schon seit 3-4 Jahren in den Fingern, sogar so einen Knoten. Aber der Knoten ist jetzt zurückgegangen, aber die Schmerzen sind komplett weg. Wie stark waren denn die Schmerzen auf der Skala von 1? Ja, schon sehr stark. Also schon so 6-7. Okay. Also gerade wenn es kalt war, schon so. Ja, und jetzt sind sie komplett weg? Jetzt sind sie komplett weg. Also Halleluja. Ich kann auch draufdrücken. Wow. Wirklich. Nee, das tut gar nichts weh. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte vor 55 Jahren einen Unfall. Vor 55 Jahren? Ja, und das ist der Kreuzbein, Steißbein zusammengedrückt und die Schmerzen gehen bis in die Beine. Ja. Und jetzt beim Gebet ist der Schmerz schlimmer geworden. Schlimmer geworden. Und dann? Ach so, du kommst gar nicht vor, ein Zeugnis zu geben. Ja, du hast gedacht, jetzt betet er noch für dich. Ja. Pass auf, Trick 17. zum einen, ganz kurz Hinweis, es kann durchaus sein, dass wenn in dieser Sache ein Geist beteiligt ist und jemand betet für dich um Heilung, kann sein, dass in dem Moment sich das Ding manifestiert und dass es erstmal stärker wird. Dann müssen wir einfach den Geist noch austreiben, okay? Wir werden es jetzt gleich so machen, im Anschluss wird das Heilungsteam hier vorne bereit sein, ja? Und dann werden die sich um dich kümmern, okay? Weil ich muss hier noch schnell ein paar Zeugnisse hören, ja? Okay? Aber die werden sich um dich kümmern, okay? Preist den Herrn. So, was ist bei dir passiert? Vor 58 Jahren habe ich meine Rücken in der Bandscheibe, die Wirbel und so weiter verspannt. Ich bin so vom 5 Meter oder 6 Meter so ein Balken runtergefallen. 5 oder 6 Meter? Ja, boah. Und dann eine 3 Meter lange Kanthölzer, so ein Stapel von 2 Meter, die sind über mir rumgeschlagen. Und da laufe ich lebenlang mit rum. Und was waren die Symptome dann davon? Ja, das war, dass das nicht richtig so manchmal lief, ne? Alles nicht rund ging. Ne? Nicht rund ging? Nein, nein. Also so die Bewegung? Ja. Und hattest du Schmerzen auch? Ja, ich habe zeitweise Schmerzen gehabt, aber jetzt weniger. Und jetzt, okay, aber vor allen Dingen Bewegungseinschränkungen. Ja, Bewegungseinschränkungen. Und was konntest du denn nicht richtig bewegen? Die Wirbel, beim Schlafen, wenn ich jetzt auf Rücken gelegen habe, war das okay. Wenig oder die Seiten sind manchmal mehr. Und was hat sich jetzt verändert, als jetzt gebetet wurde? Jetzt ist alles weg. Alles weg? Ja. Also beweg's einfach mal. Halleluja! Hast du das in den letzten 55 Jahren mal gemacht, so gehüpft? Ja, ja. Das alles. Schon? Ich bin ja Radrennsportler. Okay, aber du hast jetzt keine Schmerzen mehr. Jetzt sind keine Schmerzen mehr. Und keine Einschränkungen mehr. Preis den Herrn. Auf meinem rechten Ohr bin ich wie taub. Ne? Ja. Und zwar habe ich das... Ja, hat sich da jetzt was verändert oder habt ihr dafür gebetet schon? Nee. Okay, da kommt das Heilungsteam noch. Heilungsteam. Okay. Hallo. Ich wurde in meinem Jugendleben wurde ich diagnostizieren eine irreversible Krankheit von Hören. Hören. Du hattest ein Problem mit Hören, ja? Ja. Und was ist jetzt passiert? Ich habe ein Hörgerät. Ja. Zwei Hörgeräte. Ja. Was ist jetzt passiert? Und jetzt der Heilige Geist hat mir komplett geheilt. Er hat dich komplett geheilt. Ja, wie hast du das gemerkt? Du hast, das Hörgerät hast du rausgetan, oder? Ja, ich brauche es nicht mehr. Und du brauchst es nicht mehr? Ja. Oh, das heißt, du hörst jetzt wieder normal? Ja. Also du hast jetzt das Hörgerät draußen? Nee. Ja. Und jetzt pass mal auf, wir machen mal den Test, weil wir glauben ja nicht alles. Ja? Okay. Pass mal auf, schau mal darüber. So, genau. Sprich mir einfach mal nach. Sag mal, danke Jesus. Halleluja. Danke Jesus. Du hast mich gern. Ich preise dich. Halleluja. Amen. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Halleluja. So stark. Das ist der Hammer. Wir können noch so viele Zeugnisse hören. Ich weiß, alle, die sich jetzt wieder am Platz gesetzt haben, ihr habt auch ein gewaltiges Zeugnis. Schreib uns die Mail an wunder@glorylife.de. Wir können nur nicht so viele hören jetzt, aber schreib sie per Mail und sie werden vorgelesen, okay? In den nächsten Wochen. Was ist bei dir passiert? Ich hatte gekrümmte Wirbelsäule seit Kindheit. Und verkrümmte Wirbelsäule? Ja, genau. Also Skoliose, die Bandbeckenknochen sind quer und auch Schulter und jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Ich kann mich halten gerade und früher war das überhaupt nicht möglich. Nach 5 Minuten ist Schmerzen und ich muss mich irgendwie bewegen. Also wenn du standst, hattest du nach 5 Minuten Schmerzen? Und genau. Okay, wegen dieser Verkrümmung der Wirbelsäule. Genau, ja. Und jetzt, was hast du jetzt, du hast es jetzt einfach getestet, du bist einfach gestanden, genau, oder? Genau, ja. Und jetzt hast du keine Schmerzen mehr? Genau, ja. Hast du was gespürt? Weil wenn die Wirbelsäule krumm ist, ist es ja oft so, dass die Leute wachsen, dass die Wirbelsäule gerade wird und dann spüren sie, wie wenn sie was hochziehen wird. Hast du irgendwas gespürt? Also jetzt beim Gebet? Beim Gebet habe ich gespürt, wie Verkrümmung weggeht und so leichte Kribbeln im Becken. Du hast ein Kribbeln im Becken gespürt? Ja, genau. Okay, und hast gespürt, dass sich was bewegt, oder? Das, was sich ändert. Dass sich was ändert, okay. Genau. Und du hattest noch, bevor das Gebet war, hattest du Schmerzen gehabt? Ja. Ja. Wenn ich gerade sitze lange, dann ja. Genau. Das heißt, du saßt ja davor ziemlich lang gerade und das heißt, du hattest Schmerzen. Ja. Ja. Und jetzt sind die Schmerzen weg. Genau. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also ich hatte mal früher durch Übergewicht und so weiter Verschleißerscheinungen im Kreuzbein, Wirbelsäule, Lendenwirbel und so weiter. Mhm. Es hat sich mal ein bisschen gebessert, immer wieder mal was gut. Und dann aber heute war es wieder stoßweise sehr stark. Mhm. Schmerzen, grad, oder? Ja, Schmerzen, ganz starke Schmerzen hier. In der Lendenwirbelsäule? Richtig, Kreuzbein, Lendenwirbel so. Okay, auf der Skala von 1 bis 10, wie stark? 8. 8, ziemlich stark, okay. Ja, und jetzt runter bis auf 1. Jetzt ist runter bis auf 1. Ja. Hast du irgendwas gemerkt, dass sich was bewegt hat, oder? Das nicht unbedingt, aber ich weiß halt, ich kann mich jetzt irgendwie schmerzfreier wieder bewegen. Halleluja. Ja. Runter bis auf 1. Das heißt, es ist noch ganz leicht, oder wie? Ja, noch minimal. Das kann sein, dass es irgendwann mal, je nachdem, wie ich mal sitze oder so, ja, dann ist es wieder weg. Ja. Aber sonst, jetzt, also so wie ich es heute schon zweimal erlebt habe, dass die Schmerzen gekommen waren. Ja. Jo, deswegen bin ich mal vorhin kurz raus, um mich zu recken und zu strecken, aber es wurde nicht besser. Und dann kam es gerade zu. Und jetzt war das Gebet und jetzt ist es weg. Wunderbar. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich bin hergekommen und hatte ganz, ganz starke Schmerzen am Fuß. Ich habe nur ein Hühnerauge, aber ich bin kaum in die Schuhe reingekommen. Ich hatte so Schmerzen. Der Bruder Dieter hat dann für mich gebetet und er hat gesagt, die ganze Geometrie vom Fuß sei nicht richtig. Okay. Er hat dann für die ganze Geometrie vom Fuß gebetet. Jetzt bin ich in den Schuhen, ich habe keine Schmerzen. Aber ich hatte, was der Bruder Dieter nicht wissen konnte, ich habe alle paar Monate musste ich zur Podologie, weil ich ein Korn hatte, so ein Hühnerauge. Und es war nicht nur jetzt, es war immer wieder. Und ich habe nie zu enge Schuhe an. Ich konnte mir das nicht erklären. Und jetzt weiß ich hatte eine falsche Geometrie, aber jetzt bin ich geheilt. Das heißt, du merkst jetzt, dass du normal laufen kannst? Ja. Bewegst normal? Ja, alles gut. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Come on. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Herr, dass du die Wunderwirker aktivierst. Und jetzt pass auf. Jetzt möchte ich dich zum Schluss wirklich darin festmachen. In diesem Leben im Geist. Weil in deinem Alltag werden dir Situationen begegnen, wo du dich vielleicht ganz anders fühlst, als du dich jetzt heute hier fühlst. Und trotzdem wird Gott durch dich mächtig wirken wollen. Beispiel, ich weiß nicht, ob der Leo gerade da ist. Leo, bist du da? Nee, ist nicht da. Okay, Leo ist einer unserer Glory House Leiter und gleichzeitig Altenpfleger. Und jetzt vor ein paar Wochen hatten sie einen Glory House Abend und da haben sie gebetet. Stark, war starke Gegenwart Gottes. Am nächsten Tag kommt er in sein Altenpflegeheim und dann, kaum war er da, ruft eine andere Pflegerin und sagt, die ist sowieso Frau, ist auf der Toilette zusammengebrochen und gestorben. Ja, und dann haben sie aus der Toilette rausgetragen, die war tot, schon mehrere Minuten, lag im Zimmer, kein Atem, kein Puls, kein Herzschlag oder irgendwas, war schon mehrere Minuten tot, als der Leo dann reinkam in das Zimmer, lag sie schon eine Weile da und der Leo ist nur hingegangen, hat ihr die Hand einfach so draufgelegt, ohne groß was zu machen, einfach die Hand draufgelegt, in dem Moment kommt sie wieder zum Leben zurück und war vollkommen normal. Das nächste war, am selben Tag, das siehst du, weißt du was Zuteilung der Herrlichkeit Gottes macht. Und ich möchte dich heute wirklich mit dieser Zuteilung von hier wegschicken. Am selben Tag, ein Mann, den er schon seit langem immer wieder pflegt und betreut, seit 7 Jahren komplett blind, saß in seinem Zimmer und er hat ihn fertig gemacht, um ihn zum Mittagessen zu nehmen. Und er macht ihn so fertig und während er ihn fertig macht, sagt plötzlich, der Mann hier im Zimmer ist so hell. Dann sagt der Leo, ja, er hat sich noch gar nicht so dabei gedacht, dachte, ja, okay, die Sonne scheint und so weiter, es ist schon heute ziemlich hell, ja. So, dann sind sie miteinander zum Essen gegangen, zum Mittagessen und plötzlich ruft der Mann und sagt, oh, ich sehe meinen Teller. Und dann sagt er, oh, ich sehe meine Hand. Und Gott hat ihm nach 7 Jahren komplett die Augen geöffnet. Halleluja. Weißt du, einfach durch die Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Streck einfach mal deine Hände in die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt sprich mal mit mir gemeinsam. Sag, ich bin Geist. Ich bin Geist. Und Jesus, du wohnst in meinem Geist. Ich gehöre dir an. Ich bin eins mit dir. Mein geistlicher Mensch ist mein wahres Ich. Ich habe eine Seele. Verstand, Wille und Gefühl. Und ich wohne in einem Körper. Meine Seele muss meinem Geist gehorchen. Mein Körper muss meinem Geist gehorchen. Ich lebe nicht gemäß dem Natürlichen, sondern ich lebe gemäß dem Geist. Ich werfe den natürlichen Menschen nieder Ich erkläre ihn für gekreuzigt. Und ich handle aus meinem inneren Menschen. Aus meinem Geist. Heute, morgen, die ganze nächste Woche. Und bis zur Entrückung. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und in diesem Bewusstsein gehst du. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes immer, immer mehr erleben. Preis den Herrn. Und jetzt möchte ich euch noch die Gelegenheit geben, auch nach dieser Veranstaltung, einfach ein Saatkorn zu säen in diesen Wunderboden. Heute Nachmittag kannst du speziell ein Wundersaatkorn säen. Wisst ihr, was ich glaube, was ein Wunder ist, dass wir als Leib Christi noch kollektiv erleben werden? Es gibt ein Wunder, das hat der Leib Christi noch nicht erlebt, aber die Bibel verheißt es, dass es erleben wird. Weil nämlich unser älterer Bruder, das Volk Israel im Alten Bund, dieses Wunder bereits einmal erlebt hat. Und das Volk Israel ist ein Vorschatten für das Volk Gottes im Neuen Bund. Und was hat das Volk Israel erlebt? Das Volk Israel hat erlebt, dass als sie aus Ägypten ausgezogen sind, ja, ist ja alles symbolisch, alles Vorschatten, als sie ausgezogen sind aus Ägypten ins verheißene Land, also aus der Sklaverei des natürlichen Lebens, des fleischlichen Lebens, des alten Lebens ohne Gott, heraus in das verheißene Land der Herrlichkeit Gottes eingezogen sind, sind sie ausgezogen mit dem ganzen Reichtum der Ägypter. Kannst nachlesen in der Bibel. Ja, die Ägypter haben ihnen alle ihre Reichtümer mitgegeben. Ja, warum, das versteht auch kein Verstand. Die Israeliten haben einfach zu den Ägyptern gesagt, gebt euch uns eure Schätze, bevor wir gehen. Und die Ägypter haben es gemacht. Ja, kannst du nicht verstehen. Aber die Bibel verheißt, dass der Reichtum der Nationen, das steht zum Beispiel Jesaja 60, Vers 5 bis 7, der Reichtum der Nationen fließt dahin, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und ich glaube, bevor Jesus wiederkommt, wenn der Leib Christi wirklich auf diese geistliche Ebene geht, kollektiv, dann werden wir erleben, kollektiv als Leib Christi, wie wirklich der Reichtum der Nationen zu uns geflossen kommt. Amen. Und wie wirklich das, die Bibel hat, es gibt noch mehrere Verheißungen in der Bibel, zum Beispiel Sprüche 13, 22 oder Prediger 2, 26, da heißt es so sinngemäß, dass die Sünder ihren Reichtum aufhäufen, aber am Ende wird dieser Reichtum den Gerechten dienen. Also am Ende wird er dahin kommen, wo das Reich Gottes ist. Amen. Und ich glaube wirklich, dass wir kollektiv das erleben werden, das wirklich, weißt du, nicht, das kannst du nicht im Verstand erklären, aber dass es einfach total plötzlich sichtbar wird, dass wirklich der Reichtum der Nation dahin fließt, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und das ganz egal, wie das Wirtschaftssystem dieser Welt geht oder wie es in der Welt läuft, aber da, wo die Herrlichkeit Gottes ist, wird nie Mangel sein, sondern immer Überfluss. Amen. Halleluja. Wie von euch sind bereit, für dieses Wunder Gott zu glauben? Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Mach dein Saatkorn bereit, das der Heilige Geist dir jetzt aufs Herz legt, in diesen Wunderboden zu säen. Und dann wollen wir wirklich dieses Saatkorn Gott hinhalten, als ein Zeichen unseres Glaubens. Wir wollen sagen, Herr, wir geben dir dieses Saatkorn wirklich als ein Zeichen unseres Glaubens, dass du unser Versorger bist und dass du dich um alles kümmerst, was wir brauchen und dass dein Wort die Wahrheit ist und der Reichtum der Nationen zu uns fließt. Amen. Das wollen wir gemeinsam tun.